zack, ab jetzt, ja, erzählt auch sauber, nehmen wir auf. Wir haben nämlich 18.57 Uhr. Ich hole mir jetzt mal, natürlich hätte ich auch vorher. Wir nehmen jetzt auf, weil wir sind noch nicht zu hören. Ich denke mir mal, warum ist der Chat so ruhig? Nee, live sind wir noch nicht. Live kommt erst. Nur, dass du jetzt aufhörst, über die ganzen Leute herzuziehen. Ja. Also zumindest nicht mehr so mit Schimpfwörtern belegen. Arschloch, Penner, Idiot ist jetzt gestrichen. Du glaubst nicht, welchen Reviewer ich letztens nackt gesehen habe. Sofort, wenn ich an Reviewer denke, möchte ich das auch gar nicht wissen. Da wäre jetzt so auf den Schlag. Ich wüsste jetzt keinen davon, den ich nackt sehen möchte. Also nichts gegen die Reviewer, aber da ist die Grenze. Die Kekse machen wir aber erst auf, wenn es losgeht. Oh, finde ich zu geil. Kekse, das hat mich ja echt richtig gefreut. Ich versuche mal, ob ich das Bild noch finde. Hier, die gebe ich dir mal, die lese ich nachher nur die Überschrift vor, sonst nichts. Dann soll ich das vorlesen? Nee, aber das ist privat, nur dass du es mal gelesen hast. Ich finde, der Rest muss jetzt nicht in Podcast, wenn uns einer eine Karte und oder so schickt, dann kann er mal genannt werden, das finde ich auch wichtig. Aber ich war letztens mit dem wieder Currywurst essen. Das bei vom Mediamarkt in bei Lüneburg, Adendorf. Ja, da steht, da kommt Rollspitkalle, ja. Ja, da dieser Currywurststand, der ist der Hammer. Und das ist auch immer ganz nett. Oh, wo stelle ich die jetzt hin? Ich gucke mir gerade ja meine Fotos an, mir tut es immer so leid, wenn ich Frühschicht sehe. Weißt du? Ja, habe ich das Foto nicht mehr? Habe ich nicht mehr. Ja, Pech. So. Dum, dum, dum. 59. So, was muss ich jetzt alles vorbereiten? Wir wollten ja heute mal, wenn es möglich ist, unsere... Ich habe heute übrigens noch Hoja getroffen. Sein Kleiner geht in denselben Kindergarten wie meine. Das war eine Überraschung, weißt du? Und ich war in der... Hast du eigentlich... Wieso? Kommt der nicht aus Harburg oder? Ja, aber sein Kleiner geht da in den Kindergarten. Das hängt mit der Mutter zusammen. Oder in die Kinderkrippe. Okay. Was hatte ich denn noch? Was mich jetzt wirklich überrascht hat, war das Miniatur-Wunderland. Ich will immer Miniatur-Modelleisenbahn sagen. Das war so geil. Wir hatten so eine Führung Kinder in den Kulissen. Ja, wobei dein Bild echt komisch war da. Ja, weißt du, ich laufe da hinten so rum und gucke so in den ersten Laster rein und denke mir, hey, da sitzt ein Trucker drin und eine nackte Frau. Und dann hatte ich nur noch solche Szenen auf dieser ganzen Platte gesehen. Irgendwie total fokussiert. Passt ja zu unserem 19 Uhr. Ich muss jetzt mal hier, also jetzt konzentriere dich. Ja. So. Ja. Okay, jetzt muss ich das gleiche nochmal bei Mixer leer machen. Und wir müssen in den Chat fragen, ob man uns hört. Was macht denn der Idiot jetzt? Oh, jetzt kann ich das nicht. Oh, wieso ist denn jetzt plötzlich hier drauf die Verbindung zu Facebook und so weg? Scheißegal. Müssen wir das da per Hand posten, ist mir auch egal. Aber erstmal vorweg. Alle werden jetzt etwas irritiert sein, aber ihr müsst euch dran gewöhnen. Ist und auch nur eine Ausnahme. Gut, dass er jetzt wieder ein Passwort haben will. Es fängt also richtig riesig wieder an. Passwort 1. Aber wir kriegen es hin. So. Ja. Jetzt kommt noch was. Jetzt steht der Ladevorgang. Ja. Wenn es immer mal wieder zu Missverständnissen kommt, hier ein kleiner Disclaimer. Dieser Podcast gleicht nicht der Tagesschau, nicht dem Heute-Journal oder den Tagesthemen, sondern eher Bild, Morgenpost oder Super-Illo. Das heißt, wir schreiben uns gar nicht auf die Fahnen, seriös alle Neuigkeiten zu berichten, sondern wir machen Boulevard. Das heißt, wir berichten mit spitzer Zunge und klarer Meinung über die eher skurrilen Vorkommnisse in der Szene. Dabei wird überspitzt und auch Sarkasmus und Ironie sorgen dafür, die Dinge überdeutlich zu beleuchten und das durchaus auch mal in Stammtischsprache. Man sollte also vielleicht ins Nachdenken kommen können, aber nicht alles allzu ernst und zu wörtlich nehmen. Wer also gut recherchierte Neuigkeiten erwartet oder gerne vollgeschleimt wird oder gegrüßt wird, der sollte exakt jetzt abschalten. Vielen Dank. Und jetzt, welcome to the show. Dass du da so ruhig geblieben bist. Das ist also, da habe ich auch dreimal aufgenommen. Mir fiel sofort ein mit Spitzchen, Höschen und klarer Zunge. Nein, wir werden tatsächlich in dem, also ich werde den Jingle nur noch per Auphonic davor schneiden. Das heißt, in der ganz normalen Konserve wird man das noch hören. Nee, Pegida will ich nichts mit zu tun haben. Die sind einfach nur doof. In der ganz normalen Konserve wird man das noch hören. Bei live, wer live kommt, weiß, wen er hört. Da ist der Jingle nicht mehr vor, weil da brechen wir uns jedes Mal ab. Ich breche mir jedes Mal ab, den abzuspielen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ist das auch schwierig, so mit den zwei Wurstfingern dann da so drauf. Ja, zu viele Geräte, alles steht vor mir rum. Ich bin also, übrigens nicht vorbereitet. Du musst noch ein bisschen sappeln, weil ja, ich muss noch meine Notizen wieder reinladen. Also, der Disclaimer wird, glaube ich, immer davor kommen. Also, es ist einfach, es stellt sich einfach raus, dass es doch zu viele gibt, die es sonst echt nicht verstehen. Deswegen werden wir den Disclaimer mal drin lassen. Der ist ja auch nichts Schlimmes. Und der Chat ist auch schon gut eingenockt. Ich sag's mal, nahmt ihr Hupen. Stimmt, wir haben ganz schön viel Chat heute wieder. Ja, aber guck mal, es ist schon richtig gut. Ich muss ja auch betonen, wir definieren, also deswegen, ne, wir profilieren uns ja auch über die Zahlen, also auch über die Chatzahlen, wie wir gehört haben. Das muss ich ab und zu mal einstreuen. Echt? Wir müssen jetzt schon scrollen. Guck mal, das sind noch, wie viel sind das? 150? 120? Naja gut, ich habe aber auch jetzt, wie gesagt, mal wieder in alle Podcasts reingehört und ich habe das Gefühl, wir sind der Einzige, der in den ersten 20 Minuten Geocaching-Content bringt. Die anderen grüßen sich gegenseitig. Man weiß aber gar nicht, ob die sich auch bald heiraten oder was. Also die sind sehr verschmust miteinander. Und wir dachte ich, schaffe es mal heute innerhalb dieser 20 Minuten schon ein bisschen Geocaching-Content nachher reinzubringen. Ja, wir müssen uns ranhalten, weil bislang war noch keiner da, ne? Ja, das stimmt. Die sind halt so ein bisschen wärmer. Halt ich meine, wenn wir weit vorne sind, oder wir sind ja schon weit vorne, wenn wir überhaupt Content haben. Okay, aber genug gefrötzelt. Michel und der Rad fährt, die haben gewonnen. Das habt ihr auch über die Artikel sehen können. Das sei aber auch nur so am Rande erwähnt, weil, wie gesagt, wir werden aus diesen Gewinnspielen nicht mehr machen, als es ist. Sondern wir haben immer noch Sachen, ich nenne das auch mehr verschenken als Gewinnspiel. Ich habe einfach noch so viele Sachen, die sind alle noch in Ordnung, die kann mancher brauchen und ich nicht mehr. Deswegen verschenken wir die. Ich habe auch noch so ein altes Paar Socken bei mir rumliegen. Also können wir machen. Wenn Krümel wieder als so Glücksfee dienen soll, gerne. Du kannst ja die alten Gummis, siehst ja Krümel. Weil wie lange das mit diesem Video gedauert hatte, weißt du, die hatte erst immer ganz andere Namen. Da habe ich gesagt, leg wieder rein. Ach so, bis die richtigen zu euch. Oh, ja, nee, das ist ja, kann ich mir vorstellen. Und dann zusammenschneiden, dass das passt. Ja. Ja. Dann haben wir über 100 Facebook-Likes. Ich weiß nicht, was das jetzt bringt. Das ist cool. Wir brauchen so ein T-Shirt. Über 100 Facebook-Likes. Und du? Ich finde das auch so geil. Ich lese immer so oder höre auch in anderen Podcasts. Oh, da könnt ihr uns liken und könnt ihr dies. Und ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf diesem Planeten, der echt nicht begreift, wozu. Ich will denen das gar nicht übel nehmen, um Gottes Willen. Ich verstehe noch nicht, wozu das dient. Also was mir das jetzt, also mir wächst da nichts und ja, dir nicht, er wird auch mir nicht schon größer. Fame. Ja, du Fame. Bist noch jünger, ja. Ich brauch das auch, weißt du, ich höre das auch immer wieder, du profilierst dich ja nur da über, mit nur und das und ich sage also, ja. Ausschließlich, also auch, dass ich manchmal kenne ich sogar Städte in Deutschland, aber ansonsten ja stimmt, ausschließlich über Zahlen. Gut. Was willst du aber machen, wenn du neidisch bist, musst du dann irgendwas rumfrotzeln, also von daher. So. Ich habe das Problem beseitigt. Das ist sowas, entfollowt man, da ärgert man sich einmal 10 Minuten drüber, dann weiß man, wer es gesagt hat, und ignoriert man das. Und ich glaube, die meisten Hörer wissen auch, sowas einzuschätzen. Würdest aber du mich jetzt bitte wieder. Was? Würdest du mir jetzt bitte wieder folgen? Ja, kommen wir jetzt zum letzten Mal. Vibrator-Cache hat ja viele aufgeregt. Warte mal, da fällt mir ein, da hätte ich auch noch was ich. Vibrator hier? Gebrauchtes, was ich verlosen könnte. Also Rumburak schrieb schon, dass es so einen Cache gibt, wies drauf hin. Und dann habe ich einen bekommen hier, FSK 18, Speck-Cache Saarbrücken. Wo steht denn da die GC-Nummer? Ist übrigens ein Multi. GC1KYNN. Ja, GC1KYN. KYN. KYN. KYN mit Y. Also KYNN. Schöne Description. Also ein wunderschönes Bild auch. Ich frage mich, wie das ehrlich gesagt am Reviewer vorbeigegangen ist. Also lohnt sich alleine schon wegen der Optik mal anzugucken. Der ist übrigens von den Illuminaten und die Dildo Connection. Wobei, da ist doch irgendwas gefaked. Guck mal, einerseits ist alles verschwitzt vor Feuchtigkeit, andererseits deutet auf Kälte hin. Die ja. Porige Haut und das Thermometer, das raussteht. Aus der Sauna direkt in den Wald. Ja, also guckt euch mal an. Das ist also sehr interessant. Der Cache leider ist er archiviert. Echt? Ja, mit den Worten, die Schweinerei ist vorbei, aus und vorbei. Am 1.9. Nachdem die Lokalität geschlossen wurde, gab es dort auch keinen Speck mehr zu sehen. Also sehr schöner Cache. Also wirklich, also optisch schön gemachtes Listing, selbst wenn es sie nicht mehr gibt. Im Chat haben wir auch schon den Link. Nee, ist er das? Ja, doch, das ist er. Den können wir dann auch in die Shownotes übernehmen. Da liegt die Maus so drauf, das kann man so schlecht lesen. Was, laut Podcast-Keller fängt der erst in 25 Minuten an? Ui, das ist ja ein Ding. Da muss ich mal eben rüber gucken. Hast du den Timer schlecht eingestellt? Das interessiert mich ja doch. Also da kann ich nicht viel einstellen. Deswegen bin ich jetzt auch etwas erstaunt. Ich gucke jetzt mal auf die Seite podcastkeller.de. Und da haben wir wieder Werbung. Ich möchte erwähnen, dass wir es geschafft haben, innerhalb der ersten 10 Minuten schon über Geocaching-Content zu sprechen. Und wir haben noch niemanden gegrüßt, noch nichts verlost und haben noch keinem den Kopf in den Anus gekriegt. Du musst auf die Hauptseite gehen, ne? Wir sind also noch zur Seite. Voll im Plan. So. Aber ich finde, wir müssen uns auch noch irgendeinen anderen. Nö, 0. Steht jetzt auf 00, da kann irgendwas nicht sein. Dann muss er mal aktualisieren drücken. Vielleicht der Cache oder so oder. Ne? Egal. Das ist wahrscheinlich der Internet Explorer. Ich finde, wir müssen uns auch noch jemanden suchen, mit dem wir uns am Anfang immer so ein bisschen. Oh, ihr seid so toll. Finde ich, fehlt uns. Es kam. Wir haben den Chat. Chat, ihr ja, seid so. Ja, stimmt, wir schlagen. Oh, ihr seid so toll. Und wie ihr heute wieder alle aussieht, in den verschiedenen Farben. Komm, hupp mal wieder. Lecker. Wir müssen noch was essen. Oh, Essen kommt gleich. Ja, Essen. Das kommt nach dem Vorspann. Ja, ich muss nämlich noch was erzählen. Ich habe ja beim letzten Mal hatten wir so ein Thema, so, was einem alles so passieren kann. Da waren wir beim italienischen Cash, wo der sich. Ja, passt ja auch zu Vibrator. So, ich dachte, ich bin im schlechten Film. Also beim letzten Mal hatte ich darüber berichtet. Dann gehe ich in der Nähe von Lüneburg cachen. Ja? Ja. Und lauf so, da fährt so ein Auto weg, denk mir nicht so weit, lauf so eine alte Panzerstraße lang und wirklich so, naja, sagen wir mal, 40 Meter, bevor ich nach links abbiegen müsste, und da war dann der Cache, sehe ich da Bewegung und sehe da so einen nackten Arsch. Also erst dachte ich, da kackt einer. Bullenherde, oder? Nee. So, da denkst du natürlich, was machst du jetzt? Ne? Also du wärst wahrscheinlich vorbeigegangen, also na, läuft und weiter. Ne? Ich bin dann natürlich umgedreht. Im Umdrehen kommt dann noch so ein Kopf hoch, auch so von einem Typ. Ja. Naja, wenn die beschäftigt sind. Ich merke nur an, das muss Hardcore sein. Es war 2 Grad draußen. Oh. Also bei 2 Grad, okay, da habe ich ja. Ist der festgefroren. Obwohl, ich gehe bei sowas nicht vorbei. Ich war tatsächlich, also witzigerweise auch in Lüneburger Gegend, ja, mit Rollsplit-Kalle unterwegs. Das ist bestimmt schon 3-4 Jahre her. Und wir kamen so Richtung Straße, vom Wald aus, mitten durch die Wicken allerdings. Hielt doch einer an und stellte sich zum Kacken dahin. Also stellte sich wirklich so hin, dass uns der Arsch entgegenleuchtete. Wir waren so, ich weiß nicht, 50 Meter weg. Er hat uns wohl echt überhaupt nicht gesehen. Und wir haben ihm dann fröhlich zurufen, Mensch, denk ans Abwischen. Ich glaube, der ist echt ohne Hose zu wieder ins Auto. Der hat sich so erschreckt, dass er wohl echt nicht wusste, was kommt. Also so schnell habe ich echt noch keinen verschwinden sehen. Das musst du machen, kurz bevor die Wurst fällt. So dicht wollten wir nicht ran. Uns reichte dieses leuchtende Weiß dort zu sehen. Ich wollte jetzt nicht noch irgendwas rauskommen sehen. Aber so war, weißt du, ich. Aber scheint mir Lüneburg zu sein, so mit den nackten Hintern. Wahrscheinlich gibt es da keine Kanalisation, aber weißt du, du gehst den Waldweg, da ist niemand. Du denkst, okay, du guckst die ganze Zeit auf dem GPS und sagst, okay, jetzt vielleicht noch so 60 Meter, 50 Meter zum Cache, muss ich gleich links abbiegen. Dann guckst du hoch und siehst in einer gewissen Entfernung, 30 Meter ist im Wald nun wirklich nicht viel, einen nackten Arsch dir entgegenleuchten. Da das fällst du echt vom Glauben ab. Ich muss so gerade über den Chat lachen. Ich weiß nicht, ob ihr die Doppeldeutigkeit bewusst ist von, der hat bestimmt Eicheln gesucht. Ich vermute auch mal schon. Ich glaube, das trifft es auch sehr genau. Herr Maurer schreibt, ich sitze hier auch nackt. Ist gut, dass wir nur Audio machen. Ja, Herr Maurer, wir auch, ne? Wenn hier was summt, dann ist das der Vibrator. Also jetzt, nein, ernsthaft, fern. Wir gehen weiter, aber das hat mich einfach. Das habe ich auch schon gelesen. Daraus. Ein Hallo aus dem niedersächsischen Penis, aber da steht Peine. Das siehst mal, wie dieses inhaltlich einen schon falsch lesen lässt. Siehst du, so ging es mir ja im Miniaturwunderland auch. Immer schön draufgeschaut und ich hatte nur die ganzen Sexszenen auf der Seite gesehen. So, aber jetzt ernsthaft, also wir wollen hier ein ernsthafter Podcast. Was hatte ich noch? Kochereiter haben wir umgedreht. Also nicht sexuell, aber von seinen Hörgewohnheiten. Er hat uns das schön in den Kommentar geschrieben. Das fand ich echt schön, dass mal einer so ehrlich ist. Erst hat er reingehört, hat gesagt, der Podcast ist scheiße. Er hat zwar netter formuliert, aber das dürfte es gewesen sein. Ja. Und dann hat er mal länger reingehört und gemerkt, okay, muss man nicht alles so ernst nehmen. Und wenn man das mit dem richtigen Humor sieht, dann passt das. Also freut uns als neuer Hörer. Jetzt haben wir ja schon 3. Vor allen Dingen lese ich auch seinen Blog ab und zu. Also von daher ist er mir auch ein Begriff. Jetzt muss ich ehrlich zugeben, ich lese auch sehr viele Geocaching-Blogs. Es interessiert mich ein bisschen mehr als die ganzen Podcasts. Ja, das stimmt. Gebe ich auch zu, ja. Also Podcasts höre ich wenig. Manchmal sehr interessant, auch so mit den Fotos so ein bisschen. Okay. Ich habe bei dem Podcast ehrlich gesagt auch, ich habe ja wie gesagt jetzt in alle reingehört, das Problem, und das ist jetzt auch gar kein Qualitätsurteil, wie gesagt, Podcast hören ist Geschmackssache, das kann man nicht diskutieren, da kann man nur seine persönliche Meinung zu haben. Und mir sind die entweder sehr ortslastig und ich wohne da nicht, dann bringen sie mir natürlich wenig, oder der Rest schwenkt irgendwie um, nur noch auf Neuigkeiten vorlesen, die lesen die mir die Blogs vor und das brauche ich nicht, die kann ich selber lesen, also lese ich über den RSS-Feed mit. Und da finde ich, gibt's auch sehr viel Gute. Ich will jetzt gar nicht gute und schlechte nennen, sondern für mich, was ich lesen will, gibt's da echt Gute, die mir so viel Infos bringen, die mich auch wirklich interessieren, muss ich sagen. Ich weiß jetzt gar nicht speziell welche, ich könnte noch nicht mal sagen welche, weil ich kriege die bei der RSS-Feed. Ja, wahrscheinlich das geocaching.com-Blog. Ja, da kommen wir ja noch zu dem geilen, wie heißt der, geocaching.de, ach ja, das kommt noch. Darf ich mal noch eine kurze Podcast-Empfehlung lassen, abgeben? Und zwar das geheime Kabinett, das ist von Butler. Ist aber kein Geocaching-Podcast. Ist kein Geocaching-Podcast, beschäftigt sich so ein bisschen mit Geschichte, mit Archäologie im weitesten Sinne. Die letzten Folgen, zum Beispiel Was zum Henker, da ging es um den Beruf des Henkersmanns. Ich finde es gut, 10 Minuten kann man mal anhören. Ja, würde manchem Cache-Podcast auch gut tun. So, dann haben wir Sonstiges hier noch, ne? Also ich meine uns hier selber, bevor wieder sich einer sich beleidigt fühlt. Übrigens mal ganz kurz für den Chat. Ich finde es mal schön, diese Amazon-Links, aber ich klicke nicht mehr drauf, weil wenn ich das 3-mal gemacht habe und das nächste Mal Heike dann da drauf guckt, kriegt sie jedes Mal Sachen vorgeschlagen, die sie mit Sicherheit nicht kaufen möchte. Das ist das Buch, wie man im Wald scheißt. Nee, letztes Mal war dieser Penisring mit Bluetooth. Ich glaube, der kommt heute auch noch. Ja, es gibt einen Penisring mit Bluetooth, der dann die Schlagzahl misst, sagen wir mal. Das Problem ist ja, wenn du da draufklickst und das anguckst, dann kriegst du danach ja jeden Scheiß vorgeschlagen, der andere damit zu tun hat. Das ist Amazon echt sehr konsequent. Okay. Also von daher klicke ich da immer nur noch sehr selten drauf. Ich frage mich jetzt gerade, warum du auf den Penisring mit Bluetooth drückst. Aber muss mir jetzt nicht erklären. Ich frage nachher Heike. Entweder war es in den Kommentaren oder es hat einer geschickt. Naja, bei mir ist, ich bin alt, da kann man mitzählen, da braucht man kein Bluetooth mehr. Ja. In dem Alter ist die Frequenz nicht mehr das Richtige. Hörertreffen. Also, was wir jetzt eindeutig, glaube ich, feststellen konnten, sowohl in Kommentaren als auch per E-Mail, am Anfang habe ich gedacht, oh, 2 Leute, das lohnt sich, das ist wenigstens schön klein. Selbst dann hätten wir es, glaube ich, gemacht. Waren echt eine Menge Rückmeldungen. Leider hat jetzt keiner drauf angebissen und hat uns eine Location besorgt in Bremerförde. Bremerhaven. Ich muss da also selber nochmal hin. Sonst kriegen wir nämlich einen in Bremerförde und fragen uns, warum so wenig los ist. Ja, stimmt. Nein, also Bremerhaven, ich fahre da jetzt selber demnächst wahrscheinlich irgendwann mal hin für ein Wochenende, gucken wir auch gleich das Hotel an, das wir uns da ausgesucht haben. Und dann wird das wohl stattfinden, gehe ich mal von aus. Da ist aber was in der Nähe. Also ich kann mal auch gerne nochmal schauen. Wir müssen ja nichts, vielleicht müssen wir doch was reservieren. Also ich weiß auch nicht, das ist mein größtes Problem. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele Leute ich reserviere. Ich werde hingehen und sagen, 20 bis 30. Vielleicht ist das viel zu viel, vielleicht ist das viel zu wenig. Ich weiß. Du musst hoch ansetzen. 200 und dann musst du unterlaufen. Zu 5, ja genau. Nein, wir werden das auch versuchen, kurz zu halten, dass das so 1-2 Stunden ist. Wer will, kann ja auch länger bleiben, aber eben, dass man will nicht das ganze Mega-Event auf unserem Hörertreffen verbinden. Ich finde das sowieso schon so ein bisschen, während des Megas machen wir noch das Hörertreffen. Aber ich denke mal, 1-2 Stunden ist für die meisten drin und die meisten sind sowieso nicht durchgehend auf dem Mega-Event. Das heißt, wir fangen da jetzt nicht an, irgendwie Konkurrenz in Anführungszeichen aufzubauen. Wobei, Konkurrenz sind wir eh nicht dabei, also das ist echt ein Witz. Hast du dann wieder dein Signalkostüm an? Ja, aber auch, aber nur den, ein bisschen auffallen. Den Penis, den auf dem Kopf hat, den. Da hast du übrigens bei diesem Mega in Bremerhaven, hast du diese Coin gesehen, 150 Jahre DGZRS, nee. Deutsche Gesellschaft zur Rettung. Ach doch, ja, hab ich gesehen. Die fand ich übrigens sehr gut. Also ich bin ja immer für sowas, nicht für jede Coin zu haben, aber die finde ich wirklich gelungen. Ja, ich habe mir früher mal Coins mal ab und zu gekauft, weil ich die auch auf Reisen schicken wollte. Und heute kannst du die nicht mehr auf Reisen schicken und für zu Hause sind die für mich irgendwie sinnlos. Also ich finde die hübsch, aber die ist für mich jetzt zum Angucken, ja, aber kaufen, weiß ich nicht. Ich weiß immer nicht, was ich mit den Dingern soll. Siehst du ja, hinter mir stehen die alle schön auf dem Board. Und ja, der einzige Grund, warum ich die habe, ist, weil sie halt weil du ein Board Geschenke hast. Sind. Nee, weil es Geschenke sind und die bewahre ich auf. Also ich fand es, auf jeden Fall fand ich, dass man wieder seit langer Zeit eine richtig schöne Coin, die, Ich glaube, da geht auch noch ein Betrag an die Gesellschaft selber. Oh, das finde ich immer irgendwie gut. Ne? Wobei, das mir im Moment, aber das geht mir jedes Jahr ab November so ein bisschen auf den Sack, dass alle plötzlich ihre Wohltätigkeit entdecken. Ich weiß auch nicht. Sollen sie auch machen, ist ja auch gut. Also sollen ja bloß um Gottes Willen spenden, aber das ist mir manchmal ein bisschen zu viel. Ich bin immer noch so erzogen, dass tu Gutes und halt den Mund, weißt du. Also das kann man auch machen, ohne dass das wie so ein Werbeplakat vor einem hergetragen wird. Ja, aber hier macht es ja Sinn, das miteinander zu verbinden. Ne? Wir sind an der Meer, Stelle, ja. Die deutsche Gesellschaft ja fährt da rum mit ihren Seenotkreuzern. Das ist ja auch nichts, was speziell zu Weihnachten, sondern zu dem Event, und dann passt das auch. Apropos Event. Ja, was denn? Ich brauche eine Fahne, mein Lieber. Fürs Event? Für die nächsten Events. Warte, wo hatte ich mir das denn hier ausgedruckt? Welche Events willst du hin? Das interessiert die Leute ja komischerweise auch immer, auf welche Events wir so gehen. Also von daher sollten wir das ruhig mit erwähnen. Weil ich war beim letzten Mal auf dem mittelalterlichen Märchenweihnachtsmarkt in Winsen, was sie wirklich sehr schön gemacht haben, auch für die Kids. Die haben nämlich so Frau Holle und wie heißt das? Rapunzel und dann noch den bösen Wolf irgendwie. Also Weihnachtsaufführung sozusagen. Ja, der Rapunzel ist wirklich an dieser Schlossmauer da hochgeklettert in die dritte Etage. Weißt cool du, wie der geschnauft hat? Das kann ich mir nicht vorstellen, ja. Der fing so sportlich an. Ich denke, der wird da jetzt nicht ohne Sicherung da hochklettern. Dann hatte der so ein kleines Seil und sprang dann so von aus dem Boden so und stand so, weiß ich nicht, so 1,50 hoch und dann so wumm, wumm und nach, so wie bei mir, nach 3 Metern war Schluss, weil die hatten an dem Seil nicht gezogen. Der brauchte halt die Unterstützung. Oh ja, klar. Und dann dauerte es ein bisschen. Das können wir vorstellen. So, und da ereilte mich folgendes Log. Ich lese es jetzt nicht komplett vor, aber da steht dann: auch schön, dass ich ein paar Hobbykollegen treffen konnte, die man sonst nicht so oft sieht. Den Herrn Tracer habe ich überhaupt nicht gesehen, obwohl ich die ganze Zeit bei der Gruppe dabei war. Ja, aber Fauchi hatte Nebel vom Gesicht, weil es so kalt war und er mal Feuer spuckte, schätze ich mal. Na, es ist entweder so, oder er war nicht die ganze Zeit beim Event dabei, oder mir fehlt halt wirklich eine Fahne. Ich brauche eine Fahne. Ich schätze, er war gar nicht da, lässt sich wie immer mit eintragen. So ne no, das glaube ich nicht. Da hat er genügend, Fotos. Aber Blockwart. Überleg mal, das wäre doch was für uns. So eine schweigende Mehrheit-Fahne. So groß, also ganz und ehrlich, so schwingend. Ich freue mich ja, dass du auch deinen eigenen persönlichen Feind hast und ich nicht nur so einen Spacken an der Hacken habe. Aber ich habe überhaupt keine Freunde. Ich frage mich immer, wie armselig muss man sein, dass man miteinander Streit hat und man sich gegenseitig einfach poolt. Kann ich alles verstehen. Mach ich nicht anders. Und mir verlieren genauso viel Fehler. Gar keine Frage. Aber in so einem Lock für einen Cash so einen Scheiß zu schreiben, das ist ja schon das zweite Mal. Er hat uns ja irgendwo schon mal angepuppt, dass die Schweigen mehr bald ruhig ist, hoffentlich. Ja, das ist ganz einfach. Hör auf, deine Loks überall zu faken, schick mich andere los, die da unterschreiben, und halt einfach die Fresse mit deinen dummen Sprüchen schon. Sind wir ruhig. Also, wenn du das schon bei uns in die Sendung schaffst, dann liegt das einfach daran, dass du irgendwo so richtig Scheiße gebaut hast, sonst wärst du ja nicht hier. Das ist, ich glaube, ein bisschen Geltungsbewusstsein. Aber wir sind ja nicht befeindlich. Ich hoffe ja nur, dass ich jetzt nicht bald einen Bombenanschlag kriege, weil wir kriegen bestimmt wieder Mails, wo drin steht, dass er das gesamte Internet überwacht. Er hat ja NSA, alles. Deswegen bricht bei uns immer MixLR zusammen. Das wird sabotiert. Das stimmt. Du meinst, da hat er auch Einfluss, ne? Ich halte ihn ja auch für die rechte Hand Gottes. Also mit der Gott sich einen runterschüttelt. Sie ist der Bullenherr, der sagt, so wie es ist. Tracer steht aber im Logbuch. Ich stehe übrigens wirklich drinne. Weil Micha hat's reingeschrieben, so ja muss es sein. Ja, man muss auch nicht im Logbuch stehen, aber davon ab, naja. So. Wenn du halt Caches loggen würdest, die seit einem Dreivierteljahr disabled sind, wo kein Final mehr liegt und du eine Halterung fotografierst und das als Found loggst, das wäre peinlich und dann schafft man es auch bei uns rein. Oh, war ja von einer langen Zeit. Ah, wir müssen uns auch zusammennehmen, sonst, wie gesagt, er hört alles, er sieht alles. Ich habe, glaube ich, ihn auch im Klofenster oben hängen sehen heute Morgen. Also ich habe schon Angst, dass der irgendwann mir von hinten mit einem Knüppel... Hat er auch gerufen, guten Rutsch. Ja. Okay. Komm, wir wollten uns nicht mehr so über die Arschkacken aufregen. Dürfen wir nicht. Also, machen wir lieber weiter. Was ich sehr schön fand, war wieder, also da muss ich dich jetzt mal loben, es kam wieder die Frage auf Facebook: Hallo zusammen, ich bin in ein paar Wochen in Nürnberg. Gibt es Empfehlungen, die ich mir dort auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte? Und dann kam deine Antwort: Lebkuchen und Bratwürste. Stimmt doch. Ich fand das grandios. Ich möchte eigentlich jedes Mal darauf verlinken, wenn wieder einer fragt, wo er, dass er wieder irgendwo auf Klo geht und jetzt ein paar Empfehlungen braucht, ehrlich. Ja, das ist, weißt du? Das war so cool. Das war eher der wenigen Male, wo ich wirklich vor dem Rechner lachen musste, meine Arbeitskollegen mich alle sehr merkwürdig angucken. Ach so, du bist während deiner Arbeitszeit auf Facebook. Ja, sicher. Das müssen wir jetzt hier mal festhalten. Nee, das ist ja tatsächlich so. Das war früher in diesen Foren aber auch so. Dann, du liest es einmal und sagst, du hilfst. Du liest es zweimal, dann hilfst ja, du auch noch. Und irgendwann nervt. Und irgendwann nervt es nur noch. Und dann in den Grünforum, dann war HHL da. Oh. Und er hat dich abgewatscht. Der hat nun leider seine Zugangsdaten zu Facebook verlegt. Deswegen kann er das nicht tun. Weiß das ich macht nicht. Er jetzt mittlerweile in anderen Logs und Blogs. Also, da kennt er ja nichts. Und deswegen, es gibt da eine Seite, hilft dir weiter und dann diesen Link, den wir schon mal gepostet haben, der hilft einfach. Die Leute sind einfach zu faul, da mal nachzugucken. Weißt du, ich bin so oft in Deutschland unterwegs, dann mache ich das Teil halt auf und ich muss da nicht immer nur die Highlights cachen. Ja. Ich gucke, was in der Nähe meines Platzes oder in meiner Bahnstation oder meines Hotels und dann nehme ich den Cache mit, wenn ich ihn unbedingt brauche. Ich muss gerade, ich bin gerade etwas abgelenkt. Ich lese gerade, dass Herr Maurer, der nackt vor dem Rechner sitzt, hat er ja vorhin gepostet, fragt sich, wann die GC-Themen so, der hat verschlafen. Wir haben doch über das eine gesprochen, das reicht doch, oder was? Ja, das sind doch GC-Themen. Wir wollten Content in die ersten 20 Minuten bringen, das haben wir gemacht und jetzt, jetzt vorbei. Ja. Jetzt kannst du dich wieder anziehen. Wir wollen das jetzt auch nicht übertreiben. Nachher wird das alles kopiert von anderen. Man weiß es nicht. Weißt du, was mir auch bei Facebook, weil wir gerade bei Facebook aufgefallen sind? Ja. Da habe ich hier zwei schöne Posts. Ich lese sie mal ganz kurz vor. Das eine ist von der Petra. Die schreibt, guten Morgen zusammen. Mein Sohn hat gestern am Fahrradständer seiner Schule diesen TB gefunden, leider ohne den dazugehörigen Anhänger. Ich bin nicht mehr aktiv, würde den TB gerne an jemanden übergeben, der den Owner kontaktiert und wieder auf Reisen schickt und dann den TB abgeredet. Das zweite ist von Claudia. Bitte teilen, wanted. Dringend gesucht wird dieser Travelbug. Er wurde gemeinsam von Dirk und dem King Kali Team am 10.2008 irgendwie in Eschweiler auf Reise geschickt. Bildster, bekannter Ort, bla bla bla bla. Und dann natürlich auch dummerweise die Tracking Number. Ja, stimmt. Ja, jetzt war ich, wo du das schreibst. Ich glaube, ich war der Erste, der geschrieben hat, ob sie das Bild nicht vielleicht mal ändern wollte. Heute ja, das ist ja das, du würdest das jetzt so machen. Jetzt hatte ich mir da aber ausgedruckt, was passiert, wenn du dir einen TB, wenn du sagst, ich brauche mal Hilfe, vielleicht hat ihn jemand gesehen, das hat keine Sekunden gedauert, dann ging's los. Ja. Heute bei Facebook gesehen, hoffentlich findet er die Eule wieder, gute Reise, gesehen bei Facebook, heute Morgen auf, also, ist so toll, oder? Das ist immer geil, ne? Die, du fragst die schleimen da noch rum in der Hoffnung, dass dann ihr Log nicht gelöscht wird. Ja, darum geht's doch. Du fragst um Hilfe oder ja. Und dann, habe ich zufällig geguckt. Ja, es ist einfach echt gut. Also das verstehe ich es auch einfach nicht. Oh, jetzt ist Frau Maurer auch nackt. Also jetzt wird's langsam. Guck mal, jetzt hat er Sascha auch noch Herrn Ständer gesagt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es hier um eine Erotik-Postkarte handelt. Ja, also noch mehr Erotik, als wir bis jetzt hatten, können wir fast nicht mehr bringen. Doch, wir können die Kamera laufen lassen. Aber dann. Ja, ich glaube, dann geht's. Wäre es bei vielen ganz, ganz. Wer dann noch Erotik hat, ist aber gut. Also. Also Leute, reißt euch mal ein bisschen zusammen auf Facebook. Wenn Hilfe ist, Hilfe und vielleicht sagen, die Tracking-Number wegmachen und nicht ein blödes Discover-Log absetzen. Ja, wenn ihr Bilder postet, ey, das echt mal für die Neuhörer und für die Neucacher. Niemals die Tracking-Nummer ist. Das ist, die geht nie wieder weg. Da loggen Millionen von Menschen, die dieses Ding nicht gesehen haben, die überhaupt nichts davon gesehen haben, aber es ist nicht nachvollziehbar. Wo wir gerade bei den Neucachern sind, gebe ich auch noch was auf. Parkplatzkoordinaten bei Caches. Bitte nicht auf die eigentliche Cache-Location legen, sondern als Wegpunkt, wo man parken kann. Wieso? Und nicht nur als Text im Listing, sondern auch wiederum als Wegpunkt. Das ist auch immer, Und wenn es keinen Parkplatz gibt, dann muss man keine Parkplatzkoordinate angeben. Ja. Alle das drei ist, Dinge waren übrigens wieder nahe Lüneburg. Ja, Lüneburg ist ja auch eine ganz eigene Ecke da. Also das hatten wir ja schon früher mal im Podcast. Weißt du, wenn du das nämlich auf deinem, wenn du dann die Wegpunkte auf deinem Gerät hast und Umgebung und dann willst du diesen Cache. Ja. Ich weiß ja genau, was du meinst. So. Sinn und Verstand. Jetzt, also muss man ja vorsichtig mit sein. Ja. Ich muss mal draufklicken, um genau nicht, dass ich was falsch erzähle. Also ernsthaft, als ich das gelesen habe, gedacht, das kann nur Satire sein, aber es ist es nicht, leider. Es sollen wohl echt 40 Leute bald sein. Germany goes ape. Das heißt, es gibt wohl eine Facebook-Gruppe, wo wirklich 30, 40 Leute sich zusammenfinden, die jetzt im Sommer irgendwie oder im Frühjahr, ich weiß gar nicht wann, nach Brasilien fliegen wollen, um den letzten Ape-Cache zu machen. Also um es mal ganz genau zu sagen, die wollen mehrere tausend Kilometer Flug machen für 1.500 Euro, um sich innerhalb von 4 oder 5 Tagen einmal in den Wald führen zu lassen. Ich hoffe, sie lassen sich nicht sogar noch fahren oder im Rollstuhl dahin schieben. Wenn du die dort Kohle zu unterschreiben. Hast. Und ich verwette meinen Arsch drauf. Ich würde am liebsten eine Woche vorher hinfahren, diesen Cash klauen. Egal, ob es da, und selbst wenn Brasilien bis dahin im Atlantik versunken ist, wird man eine Ersatzdose im Rettungsring hinlegen und da drin unterschreiben. Da bin ich mir so unglaublich sicher. Das heißt, hier wird mit Geld etwas erschlagen, um dann auf dem Event wieder mit offener Hose rumzurennen und einer brasilianischen Flagge am Ständer. Also es ist so, denkt doch mal ernsthaft drüber nach, was ihr da vorhabt. Das hat nichts Witziges, das ist Umweltterrorismus allererster Güte und das hat doch inhaltlich mit Cashen, aber auch nichts, auch wirklich überhaupt nichts zu tun. Ich wollte mich nicht mehr so viel aufregen, aber als ich das gelesen habe, habe ich echt sauber vor dem Auge gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Nehmt doch die 1500 Euro, steckt durch den Hintern und lauft damit durchs Dorf, dann sehen die Leute das, sind sie genauso stolz. Dann werden sie sich doppelt erschossen, aber ich unterstütze das Projekt, weil ich habe nämlich den schönen Hans geschmiert und ich stelle mir richtig die... Der nicht mit eintritt. Ja, mit ein paar anderen und ich stelle mir so richtig die Gesichter vor, wenn die 1500 Euro ausgeben und dann steht er da am Logbuch und schreibt da erstmal 30 Namen rein oder stempelt 30 Namen rein. In dem Moment... Ich meine, Bullen hat ja recht, Geocaching ist insgesamt häufig Umweltterrorismus. Gebe ich vollkommen zu, ich fahre auch viel zu viel Auto und mach und tu. Aber sorry, nach Brasilien zu fliegen, um eine wirkliche Kackdose zu machen, die eigentlich nur berühmt ist, weil sie der letzte Elbcache ist. Was hat das mit dem Grundgedanken Geocaching noch zu tun? Der Weg ist das Ziel oder was? Gucken die alle mit dem GPS-Gerät aus dem Fenster während des Fluges? Ja. Also es ist so lächerlich. Und rufen den hier liegt ein Drive-In, kannst du mal kurz landen. Übrigens, der Geocaching-Log-Service ist dabei, wir können also locken. Ja. Perfekt. Oh, das ist, stimmt, da ist ein Logbuch drin, ist gleich Geocaching. Ja, wie gesagt, auch nicht falsch verstehen. Ich habe gar nichts gegen die Personen, die sollen sie doch machen, was sie wollen, wenn sie sich damit glücklich fühlen. Aber für mich, das ist einfach die subjektive Sicht, hat das überhaupt, das ist nur noch Angeberei. Das ist, als wenn ich mir echt irgendwie, weiß ich nicht, Porsche-Teile auf den Arsch klebe. Weil ich leiste null, außer dass ich 1500 Euro hin. Die gehen da noch nicht mal selber hin. Die nehmen sich einen Führer für 20 Meter in den Dschungel rein. Der Führer ist ja schon lange tot. Wie den Führer. Oh, nee. Jörg, pass mal auf, ich gebe dir jetzt mal hier die Beta-Blocker rüber. Ja, und nee, dann da stimme ich mal genau in das Thema ein. Oh. Dann kennst du schon die Geo Trainman Europe Express. Ja, das habe ich auch. Ich nee. ich muss es die begründen das auch noch mit Öko, dass sie mit dem Zug durch ganz Europa merkt ihr es alle noch oder was? Also geht auch noch einer zu Hause cashen? Ich muss es für die Hörer vorlesen. Wir finden es tatsächlich im Grünen Forum genau unter diesem Topic. Und ich fange mal an. Beim Geocaching benutzen wir die Erde als unser Spielfeld. Stimmt schon. Ich den Weltall ja mittlerweile auch. Deshalb ist es uns selbstverständlich wichtig, dass wir beim Geocaching und Nachhaltigkeit im Sinn haben. Mit Respekt für unsere Umwelt und die Natur. Dann kommen Initiativen wie CITO und so weiter. Es ist aber gar nicht notwendig, auf die nächste CITO-Veranstaltung zu gehen, bla bla bla. Und jetzt kommt erstmal ein bisschen Schwanz raus, bisschen schütteln, jetzt passt auf. Nach unserer erfolgreichen Tour in Belgien, über 1000 Kilometern, 65 Bahnhöfe, ich weiß gar nicht, so viele Bahnhöfe Belgien? Wir waren wahrscheinlich kurz in Luxemburg und... Elf Veranstaltungen an einem Tag, Klammer zu. Also, erstmal kurz, ne? Klammer auf, bisschen Schwanz gewedelt. Werden die Geo-Trainmen dies noch einmal bestätigen? Wir werden am 28. März 2015 7 große Städte in 5 Ländern besuchen mit dem Zug, weil wir sind für die Umwelt. Und werden immer an den Bahnhöfen einzelne Events stattfinden lassen. Oh Gott. Und wenn ihr Bock habt, die Events werden ungefähr bis zu 45 Minuten, ich habe es mal angelesen, manche gehen auch nur 20. Es wäre schön, wenn ihr dann einen lokalen Geocacher habt, der da im Bahnhof noch ein bisschen Müll aufsammelt, dann könnten wir das als CITO machen. Genau, jo. Geil, oder? Oh, was ist das krank. Heckenland hat schon den Link auf Facebook, holt euch das Autogramm, bevor sie mit dem Zug unterwegs sind. Ich kann dir genau sagen, was kommt. Am Ende kriegen sie auch Kritik, kriegen sie eine Menge Kritik und Gegenwind. Da sind wir nicht, die sind wie die Ersten, aber nicht die Letzten. Und dann steigen sie aus, pflanzen einen Baum, ja, und dann ist es okay, und, oder und was? Dann, nein, und dann liest du nämlich wieder, ja, aber wir tun das für uns, weil das ist eine Herausforderung. Ja, Kinders, dann macht das doch und haltet die Fresse und verkündet das nicht überall. Also es tut mir echt leid, aber dann seid doch wenigstens so ehrlich, ja, ich will berühmt werden und soll alle meinen Namen mit Ehrfurcht aussprechen. Und nichts anderes geht's euch darum. Und nichts anderes. Und in Brasilien genau das Gleiche. Es geht darum, durch Deutschland laufen zu können und sagen, oh, ich hab den Edgesch. Das ist wahrscheinlich so. Wahrscheinlich sitzen da alle im Zug und stechen sich nochmal kurz in die Popos, ja, rein. Genau. Wir sind gleich da noch ein Event. Ja. Aber wir machen das genauso. Micha hat's geschrieben, deine Mutter 2015, Ghost Projekt Ape. Aber Micha, wir fahren mit dem Zug. Wegen der Umwelt. Nach Brasilien. Nach Brasilien. Das Problem ist ja, dann fliegen die darüber, machen diesen Cash und dann weiß ich jetzt schon, was du auf Events hörst. Also nach einem halben Jahr sind sie mit dem Schiff gefahren, nach einem Dreivierteljahr mit dem Floß und nach einem ganzen Jahr sind sie rüber geschwommen. Aber vorher gibt's noch einen Videofilm und zwar mit Musik. Oh ja, Trailer. Und dann Vorträge auf Mega. Ich muss mich jetzt abregen. 7 Geocacher alleine. Wir haben bekommen, Bahnhof. Hallo ihr zwei. Übrigens, Halvor, stopp mal kurz. Ja. Halvor, übrigens, ich diesen Treser mit Doppel-C, den kenne ich nicht. Mr. Stringer, du hast recht, Nothing But Stones, ja. Ist ähnlich, keine Frage. Den habe ich aber nicht mit Geld erschlagen. Ich bin da hochgefahren und ich bin nach vorne gegangen. Ich bin weder mit dem Flugzeug hingefahren, noch habe ich mir ein Schiff genommen, um mich nach vorne bringen zu lassen, sondern für mich war es tatsächlich eine Herausforderung. Und ich habe das, glaube ich, einmal im Cash erwähnt. Und dann war aber, ich habe das weder durch Facebook getrieben, noch habe ich das über Twitter groß rumgetrieben. Das ist so für mich der kleine Unterschied. Eben, Mr. Stringer. Und wenn Jörg ihn am Final rausgeholt hat und damit kurz in der Gegend, dann ist es sein verdammtes Recht. Nee, also er hat ja nicht mal Unrecht. Natürlich war auch ein bisschen der Gedanke bei, Mann, da hast du dann mal ein Besonderes gemacht. Aber trotzdem habe ich da auch was gemacht. Also wie gesagt, ich habe auch gar nichts gegen den Ape-Cache. Als der andere bei den Schlemmer-Cachern war ja der erste Bericht darüber. Da war ja irgendein Deutscher da und hat das geschrieben. Da habe ich noch drunter geschrieben. Finde ich klasse. Die haben Urlaub da gemacht. Die haben Urlaub da gemacht und haben sich echt die Mühe gemacht, da in den Dschungel zu laufen, den zu machen. Jetzt, die wollen da hinfliegen und mit einem Führer dahin gehen. Wo ist das noch Cachen? Das ist doch nicht mal betreutes Cachen. Lasst euch doch das Ding einfach hier rüberfliegen. Ist doch noch viel einfacher. Auf dem nächsten Mega-Event liegt das irgendwo auf dem Tapeziertisch. Alle unterschreiben, wird das wieder zurückgebracht. Das hat ja nicht geklappt. Das sollte ja mit der Dose passieren. Ja, stimmt. Das war zu teuer. Das hat auch 3.000 gekostet, die Dose rüberzutragen. Also mal abgesehen davon. Natürlich, ich habe auch schon durchaus Sachen gemacht, wo ich dann drüber dick gepostet habe. Einfach mit der Aussicht, da auch Anerkennung zu kriegen. Ja, keine Frage. Aber nur weil ich Scheiße baue, ist die Scheiße nicht besser. Also deswegen finde ich die jetzt trotzdem noch viel schlimmer. Weil bei mir ist da so eine Grenze erreicht. Also zu fliegen nach Brasilien für einen Cash, da ist bei mir echt, habe ich kein Verständnis mehr für. Oder mit dem Zug. Aber Jörg, was soll ich dazu sagen, außer? Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel. Pralinen. Eine Schachtel Pralinen. Wir haben übrigens hier. Jetzt möchte ich aber auch mal, du wolltest jetzt vorlesen? Ah nee, soll ich vorlesen? Andere fliegen ins Headquarter. Ja, fand ich auch etwas merkwürdig. Hatte ich aber auch damals, übrigens, ja, ganz kurz, weil er schreibt gerade zu, andere fliegen ins Headquarter, das war ja letztes Jahr irgendwie mit dem Dings, da habe ich auch, als die Reise anfing, schon geschrieben, sorry, aber das geht mir, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Also, das ist wirklich, also, der Aufwand, um da einmal was zu loggen, weiß ich nicht. Also, naja. Wir haben rund 11.900 Logs und 597 Favoritenpunkts für unsere 66 Cashbox. Besucht uns euch mal, ja, müssen wir, glaube ich, mal machen. Wow. Wo ist der denn, Miss Marple? Bitte, wo liegt der? Weil wir können gerade nicht draufklicken, weil wir nämlich eine große Keksdose in der Hand haben. GC5C7K1. Ja. Da klicken wir jetzt mal einmal trotzdem live drauf. GC total tut. Ich will immer diese Keksdose greifen und du enthältst sie mir. Ja. Weil ich das erst vorlesen muss. Wir haben das ja geschenkt bekommen. Wir dürfen das übrigens nicht essen. Das hallo, weißt ihr, du hallo ihr zwei Boulevardisten. Und dann liebe Grüße, Ulf und Karin. Ulf, du hast eine gute Frau. Die hat uns nämlich... Oh, der sieht ja optisch schon cool aus. Ulf ist der aber auch ein Feiner, mit dem gehe ich manchmal Currywurst essen. Die Frau weiß ich jetzt nicht. Ach, doch, die habe ich auch schon gesehen. Aber ich rede jetzt von dem Werwolf. Also nee, es geht ja nicht um den... Es geht um das Lock. Ja, aber ich mag das Listing jetzt schon. Das Listing ist cool, ne? Aber der hat ja nur 11 Favoritenpunkte. Das würde ich mir gar nicht angucken. Weil so unter 100 Favoritenpunkte gucke ich mir kein Listing an. Ich gucke überhaupt nicht auf Favoritenpunkte. Das letzte. Ja, da. Reagiert er im Moment nicht. Ja, ich sag doch. Da, nee, da war es schon. Ja, ich mache ja Eisbär. Moment. Irgendwann. Hä? Team. Da doch, PS. Machen Werbung in einem. Jo. Da machen welche Werbung in einem Log für ihren eigenen Cache? Ja, jetzt musst du mal auf diesen. Ja, jetzt bitte auf diesen Cache klicken, dann hast du das nämlich. Ja, aber findest du das nicht? Dann wissen wir, wo die sind. Das ist das Team. Wie heißen die? Wildtoller? Ja, aber findest du das nicht seltsam? Also, ich finde das okay, das, aber Werbung im anderen Cache für den eigenen zu machen, finde ich jetzt. Also ganz ehrlich, ich habe letztens eine Frau auf dem Video gesehen, die mit einer Gartentonne auf dem Kopf und zwei Waffen durch die Straßen rannte. Das fand ich seltsam. Also, das. Und das ist auch noch ein Mystery, da fahre ich sowieso nicht hin. Aber der hat ja nur 9 Favoritenpunkte. Neues Final mit neuer Berechnung. Ja, das liebe ich dann auch. Wow. Ich finde das immer noch seltsam. Dass man Werbung für seinen eigenen Cash. Wir müssen eigentlich viel mehr Podcast-Werbung machen. Ein Hollis-Team. Naja. Ja, aber zum Ernst des Lebens. Vielen Dank an den Himberger, vor allem an seine Frau. Geile Kekse haben wir bekommen. Das sieht auch nach Vanillekipferl nicht. Das riecht auch. Ich probiere mal den Schokokeks hier. Du darfst dir auch einen nehmen. Und wir essen jetzt schön ins Mikro. Hörbaren Verzehr. Die Rest des Textes lesen wir jetzt nicht vor, weil das ist für uns. Vielen Dank für diese lecker Kekse. Wir haben dieses Jahr einfach vergessen zu battlen, ne? Das hatten wir anderen Podcasts reichlich überlassen und deswegen haben wir gar nicht so viel gekriegt. Muss ich sagen. Ja, wir wissen, also wir sind doch auf der Sonnenseite des Lebens. Ja, ja, ihr könnt das selber bezahlen, das stimmt. Ich finde es immer schlecht mit deiner Auffahrt, da kriege ich mein Maserati immer nicht gut so abgeparkt. Aber warum? Weißt du, müssen wir anderen auch mal überlassen. Es gibt auch vielen Leuten, denen es schlecht geht. Ja, das stimmt. Die haben wirklich gar nichts. Wir hatten ja nichts, ne? Was sollten wir machen? Ja. Wo habe ich jetzt meinen OneNote eigentlich hingelegt? Hast du in die Keksdose gesteckt, nee, sehe ich gerade. Soll ich mal kurz einwerfen? Kennst du noch unsere GC-Coin? Die macht's richtig. Ja, die war ja im Headquarter in America. Das war, glaube ich, die einzige Coin, die je im Headquarter war. Ja. Oh Mann. Ich glaube, da hat auch Jeremy dran geleckt. So, und jetzt haben wir ja auf der Nordhalbkugel Winter. Was macht man da als anständige Geocoin eines Podcasts? Keine Ahnung. Man geht auf die Südhalbkugel. Echt? Sie ist jetzt in Australien, am Strand. Von Amerika nach Australien, cool. Mm. Was glaubst du, wo ich das Foto her habe, was ich getwittert habe beim letzten Mal? Habe ich gar nicht gesehen. Ach, das mit den schicken mit den Strandstürmen da. Ja, ja, ja. Also unsere Coin hat es jetzt tatsächlich geschafft nach Australien. Antizyklisch, das muss man auch mal drüber nachdenken. Stimmt. Jetzt hast du aber die Reihenfolge nicht gut hingekriegt. Nee, das hatte ich oben vergessen. Ich wollte es jetzt nochmal so. Sagen wir es jetzt nochmal diplomatisch, weil ja Weihnachten ist, wir wollen heute auch etwas besinnliche Folge machen. Nachdem man darüber zumindest diskutieren kann, ob eine Reise nach Brasilien für einen Cache sinnvoll ist oder nicht. Ich dachte, da wären wir schon durch. Kommen wir jetzt, ich wollte das jetzt nochmal nett formulieren zum Abschluss. Übrigens, wer jetzt da schon wieder sabbernd sitzt und uns böse Briefe schreiben will, hört euch nochmal den Disclaimer an. Vielleicht fällt euch denn ja was auf, ne? Also. Obwohl, Briefe nehmen wir gerne. Ja. Schreibt uns nicht böse Briefe, schreibt uns lieber böse Postkarten. Weil die können wir hier an die Wand hängen. Das stimmt. Mit schönen Motiven. Optisch besser aus. Mhm. Also, genauso die Sinn- und Verstandfrage muss man mal stellen. Bei diesem deutschen GC-Twitter-Account. Oh, das schlimm. Kann auch nur ein Bot sein. Und irgendwer schrieb mir aber, nee, dazu sage ich jetzt mal nicht wer, aber jemand, der zumindest das eigentlich wissen müsste. Also der mit Groundspeak schon was zu tun hat. Fauchi? Nee, Fauchi ist ja nun, der hat ja angeblich mit jedem was zu tun. Nein, mit einem normaler Mensch. Dass es wohl so sein soll, dass das tatsächlich einer ist, der Deutsch spricht und von denen ist, aber ein Amerikaner. Also ich meine, wir reden Der twittert doch nur Schwachsinn. Wir reden von gogeocaching.de. Ja. Ja, der letzte Tweet ist übrigens vor 2 Tagen, der fängt schon an witzig, Geocaching. Was? Der letzte Tweet, witzig, Geocaching. Da musst du dann auf den Link drücken. Ja. Der davor, nimm deine Geocaching-Superkräfte mit nach Hause. Das fand ich am geilsten. Nimm deine Geocaching-Superkräfte mit nach Hause. Ich finde das sowieso so toll. Ich bin ja auch, ich empfange jetzt auch das Blog. Und eigentlich macht er ja vieles, was auch im Blog steht. Und das Thema des Geocaching-Blogs ist ja, wow, es gibt jetzt ein neues Souvenir in Timbuktu. In Griechenland. Ja, Brasilien. Ja, noch ein Grund dahin zu fliegen. Hey. Ape und noch ein Favorit. Mensch, noch eine Marke. Und ich denke mir, wie geil. Alter Vogel. Ja, also könnt ihr euch mal angucken, den Twitter-Account. Wie hieß der jetzt? Geocaching? gogeocaching.de. Ja, aber man muss wirklich schmerzbefreit sein, um dem zu folgen. Ich hoffe ja immer noch, dass er besser wird. Das ist wohl der offizielle Twitter-Account von Groundspeak in Deutschland. Also daran seht ihr, die hassen Deutschland. Der folgt uns gar nicht. Warum folgt der uns eigentlich nicht? Weil der gar nicht weiß, was das ist, folgen, glaube ich. Also der ist noch mit seinen Superkräften beschäftigt. Der Tweet davor war irgendwie noch besser. Ich weiß gar nicht, um was es da noch ging. Ach, um die erweiterte FTF-Jagd. Was du alles einpacken sollst für eine FTF-Jagd. Also fertig getanktes Flugzeug. Und ja, ja. Und eine Unterhose. Also der Account ist, also sorry, aber dann liebe Groundspeakler, dann stell den lieber ein, dann lese ich lieber den Englischen, als dass ihr so einen Schwachsinn hier verzapft. Ich lese den gar nicht. Aber der folgt uns ja nicht. Also nee, folgen wir dem ja auch nicht. Doch, ich folge dem. Der ist ja für einen Podcast optimal. Kriege jedes Mal was zu berichten. Weißt du, was packst du, wo wir gerade bei FTF-Jagd sind, was du dir ja so immer so einpackst? Ich sehe es ja auf diesen ganzen Outdoor-Blogs und so weiter. Meiner Meinung nach kannst du ja heute gar nicht mehr draußen cachen gehen. Nee, weil zu schwer beladen ohne dass du irgendwas mit zum Kochen mitnimmst. Also so 6 Eier, ein Steak, paar Zwiebeln noch schälen. Musst du ja machen. Aber ich weiß nicht, wie du das machst. Ich persönlich nehme mir gern, wenn ich länger unterwegs bin, belegte Brötchen mit. Weil die kann man schön in Alupapier wickeln, hat man auch was zu essen. Die Mini-Snickers sind auch sehr gut. Und da gibt es auf eatsmarter.de Rezepte, Mahlzeit, Brotzeit, belegte Brötchenrezepte in Hülle und Fülle, die ich gerade immer am Ausprobieren bin. Alter, das ist ja heute ein richtiger Service. Ja. Also. Avocado-Creme auf Vollkornbrot. Also dieser Kuchen, diese Kekse, ne? Ja, wir können natürlich auch Kekse mitnehmen. Die sind echt gut. So. Müssen wir ein Geocaching-Thema bringen. Ne? Ja, wir haben, wo wir schon ein bisschen bei Sinn verwirrt und so sind. Ein Häufchen Sand ist tatsächlich ein Geocacher-Name. Das ist den Namen finde ich schon geil. Ein Häufchen Sand. Also stell mal vor, er hat sich ein Häufchen Elend genannt. Ja. Es gibt ein Häufchen Sand found. Der Cacher heißt 0-Bock. Also der Log ist GLG96VTJ. Also der Log. GLG96VTJ. Ohne Geocachen wären wir gar nicht auf die Idee gekommen, hier vorbeizugehen. Hört sich erstmal normal an. Schön, wenn es Cacher gibt, die durch ihre Aktionen dem geneigten Cacher Energie zurückgeben. Sie planen und hacken aus, recherchieren, erforschen entsprechendes Gelände, legen kreative, faszinierende, tolle, spannende Herausforderungen für den Geist und sorgen für angenehme Bespaßung und tolle Unterhaltung. Ohne euch wäre unser Hobby ein Tick weniger farbig, weniger interessant. Mutig sind diejenigen, die klare Vorstellungen von dem haben, was vor ihnen liegt. Sei es Sieg oder Niederlage und ungeachtet dessen hinausziehen und sich dem stellen. Niemals aufgegeben, egal was geschieht. Wer den Weg nicht kennt, kennt das Ziel nicht. Merci für die Herausforderung an Geist und Körper. Genießt das Leben, nur darauf kommt es an. Gehabt euch wohl, ein Häufchen Sand. Klickt von da aus echt ruhig nochmal auf diesen Account. Ich finde den sympathisch bekloppt. Also, den finde ich schon fast esoterisch. Ja, der Account ist noch viel. Ich lese das nicht alles vor. Aber wenn ich mir den Heckenländer hier so angucke, der nimmt immer 2 Packungen Tiefkühlspinner zum Cachen. Nee, aber ernsthaft, geht auf diesen Account und lest euch auch mal seine Profilinformationen durch. Also, die ist jetzt echt zu lang, um das vorzulesen. Es fängt an mit, das Leben ist wie eine Reise im Zug. Es geht über mehrere Bildschirmseiten. Und ich mag den. Also, mir gefällt dieser Account, ja. Ich find den sympathisch abgedreht, ehrlich. Der nimmt das Leben offensichtlich nicht so ernst. Oder er nimmt das ernst, dann möchte ich dazu nicht viel sagen. Wir sollten so ein Protokoll noch einführen. Dann können wir nicht reinschreiben, Jörg mag ein Häufchen Sand. Ja, ja, passt auch zu den Keksen. Die sind auch so, die Konsistenz ist sandig. Soll ich dir mal ein anderes Log vorlesen, was dich ein bisschen wieder runterzieht? Oh Gott. Und zwar kommt es von Bär 2006. Gelockt bei Cache, mein erster in München. Ergänzung. Der Owner legte mir nahe, den Cache nicht zu locken, wenn er mir nicht gefällt. Dies ist aber immer noch meine eigene Entscheidung. Ich habe mich ins Logbuch eingetragen, locke deshalb hier meinen Fund und erlaube mir zu sagen, dass ich Caches in Hinterhöfen von Wohnanlagen für eine sehr schlechte Idee halte. Stimmt. Insbesondere, wenn es in und um den besagten Hinterhof absolut nichts Zeigenswertes gibt. Auf den Einwand, man müsse ja nicht jeden Cache suchen, sage ich nur, man muss auch nicht jeden Cache legen. Und vielleicht sollte man generell keine Caches legen, wenn man Kritik nicht verträgt und nur bauchpinselnde Logs lesen will. Beste Grüße. Ich fand das ziemlich geil. schön zusammengefasst. Ja, ohne Beleidigung. Einen guten Einwand auf immer dieses, da musst du ja nicht locken, wenn er so schlicht war. Nee, ich fand den optimal. Also das Loch hat mir auch sehr gefallen. Du siehst, ich bessere mich. Ich muss auch immer noch mal, wie gesagt, wir haben jetzt schon einen Disclaimer vorweg, aber ich sag's trotzdem ab und zu noch mal dazu. Also alle drei Minuten. Ich überrege mich über Rasieren immer noch so auf, aber denkt immer dran, das geht nicht gegen diese Leute, die das machen wollen, sondern das geht gegen diese Aktion, die da läuft. Punkt. Das ist ganz wichtig. Sonst werde ich es jetzt demnächst weglassen, aber zu Weihnachten möchte ich, wie gesagt, Restbesinnlichkeit. Wir müssen ja auch ein bisschen, wo habe ich denn eigentlich das Glockenspiel? Oh, nee. Doch. Halt, jetzt kommt dann, bist du das gefunden. Also, außerdem musst du das ja verloggen, wenn. Was muss ich sagen? Dann gab es ja, eigentlich haben ja schon die anderen Caches des Podcasts das, glaube ich, schon durchgesprochen. Ja? Die Aufregermütze. Du meinst diese Mütze? Ja, ist die das? Das ist sie. Ja, und ich habe das Problem echt nicht verstanden, du? Doch. Aber erzähl das doch ruhig deine Sicht der Dinge. Für meinen Geschmack war das überhaupt nicht kommerziell, sondern sie hat diese Mütze gepostet auf Facebook, hat dazu geschrieben, was haltet ihr davon? Das Einzige, was man als kommerziell vielleicht unterstellen könnte, dass sie ausprobieren wollte, ob Nachfrage da ist. Ob ich das jetzt schon als kommerzielle Werbung einstufen würde, ich weiß es nicht. Egal. Dann hätte man aber schreiben können, wenn man denn das jetzt ganz genau sehen will, hätte man schreiben können, du, das ist Werbung, das möchten wir hier nicht. Und dann hätte man das gelöscht. Stattdessen wurde ihr Schwarzarbeit vorgeworfen, dass sie es betrügt, dass sie das nicht, ich weiß gar nicht, was man ihr alles, dass sie überhaupt keinen Gewerbeschein hat. Ich glaube, Kindesmissbrauch hat man ihr am Ende auch noch vorgeworfen. Also wirklich, es war mehr als peinlich und nochmal peinlich. Russische Propaganda. Und sie hat noch versucht, am Anfang das sachlich zu widerlegen, indem sie gesagt hat, hör zu, ich habe einen Gewerbeschein und ich werde das, wenn überhaupt, über den Shop machen. Es gibt die Mütze aber noch gar nicht, sondern ich überlege nur. Und am Ende ist sie dann wohl auch ausfallen geworden, hat irgendwer gesagt, das habe ich nicht mitgekriegt. Kann ich jetzt also nicht beurteilen. Auf jeden Fall war irgendwann alles gelöscht. Das war auch ganz gut so, denke ich mal. Ich persönlich habe ja auch einen Artikel drüber geschrieben. Ich finde die Mütze klasse. Ich finde sie nicht billig, aber dafür, dass sie handgemacht in Deutschland ist, finde ich sie jetzt auch nicht teuer. Also von irgendwas muss man ja wohl auch leben. Und mittlerweile, während alle anderen auf ihr rumgehackt haben, habe ich sie dann mal gebeten, mich zu informieren, wenn es soweit ist, dass die in Verkauf gehen. Das hat sie mir dann auch geschickt. Und die gibt's jetzt auf www.mai-bommel.de. Echt? Ja. Gibt dann, der eigentlich ist das die offizielle. Ach so. www.v-selfmade-shop.net. Ach so, da habe ich jetzt die falsche Bommelmütze. Nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist es auch die gleiche. Also auf jeden Fall gibt's, sie hat da, also echt, das ist hier, guck mal, ihr hat mal Kommerz unterstellt, ich bitte dich. Sie hat hier so einen Minishop mit 15 rosa Bildern, wo sie irgendwas Handgehäkeltes verkauft. Und ja, das ist die aber. Und sie tun so, als hätte sie da jetzt, ich weiß nicht, die Grundfesten des Geocachens ins Wanken gebracht. Also, sorry, gerade zu Weihnachten. Das sehe ich ein bisschen. Man muss es differenziert sehen, weil ich mich nämlich auch genervt fühlte. Also generell mal Hitler-Vergleiche und alles, was in den Kommentaren war, war unter aller Sau. Ja. Aber es ging damit los, dass sie das in der Geocaching-Community, wo ich auch Mitglied bin, gepostet hat. Ja. Einfach mal so nach dem Motto, wo du schon dachtest, okay, eine Mütze. Ja. Mal gucken, ob die überhaupt ankommt. So habe ich das Gefühl. Ja. Und dann ist dasselbe Post, ja, auf dem Grund, dass sie dann gesagt haben, hier ist jetzt nicht gewerblich, postet da woanders. Am selben Tag in diesem Trödelmarkt aufgetaucht. Da hast du also schon zweimal die Mütze gesehen. Oh, das wusste ich, okay, das ist natürlich. Ja, logisch, den einen hat sie ja gelöscht, aber das hast du ja mitgekriegt. Ach so, nachdem sie da, okay, nach dem Löschen hat sie es in dem anderen. Das ist okay. Aber gut, also dann hast du jetzt schon zweimal diese Mütze gesehen und denkst, Mann, okay. Dann kam dieser tolle Eierwärmer hinterher, wo du dich echt gefragt hast, Alter, machen die jetzt aus jedem Scheiß noch okay, Kohle? Okay, den Teil habe ich tatsächlich gerade mitgekriegt. Und kurz darauf hat dann der liebe Michael auch noch die Mütze getestet mit den Aussagen, hey, das ist eine super Mütze, die passt genau über meinen Kopf und die hält auch so toll warm und überhaupt sieht die toll aus. Das ist sicherlich nicht so glücklich. Also ich war da einfach nur abgenervt und dachte, wenn ich schon Guerilla-Marketing mache, dann sollte ich es ein bisschen besser machen. Jetzt unterstelle ich ihr A nicht, dass sie das so gemacht hat. Also wirklich. Ich weiß es nicht, ja. Aber so ein bisschen mehr mit Fingerspitzengefühl sollte man da vielleicht auch rangehen. Ja, aber das ist auch gar nicht, was ich in Frage stelle. Wie gesagt, also dass man da sagen kann, okay, ist kommerziell, wollen wir hier nicht, finde ich ja noch alles nachvollziehbar. Aber sorry, die Posts, die da kamen, das waren Leute, die ich hätte entmündigen lassen. Also sorry, aber es ist einfach so, benimmt man sich nicht wie ein Arschloch. Also ja, du, aber Facebook besteht ja nur aus Arschlöchern. Ja, ich meine, ich bin wir, auch wir da. Sind da auch drin, also. Ja. Nee, aber manchmal habe ich echt das Gefühl, da weiß ich nicht. Dass, aber es zeigt mir halt auch, dass es eine gewisse Sättigung in der Community gibt und dass nicht alles zu Geld gemacht werden muss. Aber warum darf sie bitte ihre Mütze, ne? In einer Gruppe kriegt sie so einen Zoff. Na, nee. Warte, und jetzt, vor 2 oder 3 Tagen, hat dieser komische Tepte-Trepte, keine Ahnung, wie der heißt, der dieses völlig langweilige Buch, mit dem man uns auf Tippitappi-Tuppa da schon gequält hat mit der Vorlesung, ja. Halbe Stunde aus dem Buch, das echt, boah. Der postet das über 7, 8 Geocaching-Gruppen. Also durch gesamt Facebook hat er das durchgeballert. Und dieses Buch ist weniger wert als diese Mütze. Ja, da mag ja nun keiner was sagen, weil wir ja gegen irgendwas, gegen nicht gegen Bücher sagen wollen. Aber oh, der Trepte-Post wurde gelöscht, ja, aber nicht überall. Ja. Was ist das denn? Twitter liefert ja da auch nicht noch schönen Content, Micha. Luis schreibt, also, sorry, auf Facebook gibt es auch Nettes. Nee, gibt's nicht. Twitter liefert leider auch nicht. Da musst du mir auf Twitter mal folgen, dann Luis. Siehst du jeden Tag schöne Fotos. Ja. Also, ich denke mir, dass auch viele angenervt werden und dann schaukelt sich das so hoch. Weißt du, dann kommt der Erste mit einem dummen Spruch und dann denkt der andere, mir ging's ja letztendlich ähnlich, ich hab's aber nicht kommentiert. Oh, nervt die mich jetzt mit dieser Sache und dann diesen Eierwärmer. Ich meine, warum muss ich einen Eierwärmer mit Geocaching-Logo über mein Ei und hiermit meine ich das Hühnerei und nicht den Tiefschutz drüber ziehen? Warum? Weiß ich nicht, aber es wird sich verkaufen wollen werden. Also in dem Moment, wo ich mal an einem Tisch sitze, wo 4 solche Eierwärmer über die Eier sind, dann gehe ich raus. Das kann ich nicht für voll nehmen, solche Leute. Gut ist Guerilla-Marketing, ist das Bananenverkauf, das passt wieder zum Ei und dann haben wir als Set. Nein, also wer die Mütze haben will, um das nochmal zu sagen, sie ist ja ganz toll. Ich käme ja natürlich irgendwie. Also ich würde sie mir nicht kaufen, ich mag so einen Bundesscheiß nicht, aber ich weiß, dass viele Cacher stehen auf sowas. Heute fuhr wieder einer vor mir, der einen riesen bunten Aufkleber auf seinem Auto hatte. Ohne Nummer, nur den GC auf, also nur die Farben. Sehe ich auch den Sinn nicht drin. Aber du siehst, so ein Scheiß verkauft sie. Und die Mütze fand ich eigentlich schön zum Verschenken zu Weihnachten. Ich habe letztens ein Foto gesehen von einem Bundeswehr-Tarnanzug. Und an den Seiten, wo dann das Rangabzeichen dran klebt, klebte das Geocaching-Logo auch so gemacht. Ja, es gibt ja auch so einen Geocaching-Pfarrer, weißt du ja. Wir müssen immer in seiner fassen wir es zusammen. Wer die Mütze möchte, soll auf den Selfmade-Shop gehen. Ja. Wir müssen nicht alles gut finden, aber reißt euch doch mal auf Facebook ein bisschen in den Kommentaren zusammen. Wir sind ja alle, ich hoffe, wir sind alle etwas älter. Und naja, dass wir jetzt von Zusammenreißen leben, ist natürlich auch guter Witz. Ja, aber wir greifen ja keinen so an. Weißt ja, das stimmt. Also wir sagen entweder du Arsch oder schlagen gleich zu, nee, aber so ganz ist, nee, den Unterschied muss man schon machen. Es geht nicht um du Arsch. Und wie gesagt, das ist das beste Beispiel vor Brasilien. Mir geht's immer um die Sache, nicht um die Person. Es sei denn jetzt mal so wie bei Fauchi, da finde ich auch die Person hohl. Aber ansonsten geht's mir um die Sache. Also das ist echt eine ganz wichtige Sache. Das sind 3, 4 Leute, da geht es mir auch um die Person, aber die lasse ich hier eigentlich mittlerweile raus, weil diese kleinen Kriege möchte ich nicht hier auch noch führen. Es gibt auch eine weitere Geschenkidee. Also der absolute Schnapper, habe ich so gedacht. Der Schnapper. Bei Amazon, da sucht ihr nach Geschenkidee Geocaching, Tarnumhang und Geocache von, ich weiß gar nicht, von wem das ist hier, von CacheZone. Tarnumhang? Ja, da gibt's den hochwertigen Geocaching-Tarnumhang. 3 Taschen, Aufdruck, GPS-Vermessung. Den muss ich mir jetzt erstmal angucken. B2C Black Barrel Cache, 6 Liter Weithalsfass in Schwarz mit Logbuch, Aufkleber und Stift und ein Ausziehkuli. Und diese 3 Plastiksachen für nur 29,95. Ich kann da wieder nicht draufklicken, du hast die Notiz nicht gut verknüpft. Siehe da. Ach, wow. Hier ist doch, warte, ich kann das doch hier anklicken, wir haben doch hier einen Link. Wow. Wir haben doch einen Chat, der ist doch blitzartig schnell. Guck dir das an. Also förmlich hinterhergeworfen und ist sogar noch Amazon Prime. Du kriegst also noch ohne Lieferkosten. Wohlgemerkt, wir reden von einer Warnweste, die es fürs Auto für 1,95 gibt. Ja, aber da steht nicht GPS-Vermessung drauf. Das stimmt, das muss man dann selber draufschreiben. Und dann gibt es noch dieses Plastikfass dazu. Zeig mal. Das kriegst du, glaube ich, auch einzeln so für einen Zehner. Der für einen Zehner, wer nimmt das? Wie groß ist denn das? Das ist so ein 6 Liter. 6 Liter? Ja. Falls du mal Durst hast oder ja. so. Ja, aber die sind gut. Die sind wirklich wasserdicht. Also das will ich gar nicht. Das ist schon Qualität, keine Frage. Und da gibt's, guck mal, hier gibt's auch ein Kaschlockbuch dazu. Und diesen roten Schreiber mit Werbung drauf. Den kriegst du im Allgemeinen umsonst. Und diesen komischen Mini-Karabiner. Den gibt's auch allgemein umsonst. Ja. Ja gut, da macht einer halt, ja. Aber ich meine, ganz ehrlich, kann ich ihn ja nicht übel nehmen, wenn das einer bezahlt. Nee, weißt du, warum das 29,95 kostet? Ja. Weil dann ist es Freihaus. Ja. Ansonsten müssen sie Versand zahlen. Ich schätze mal 5 Euro gehen ab für Versand. Die kriegen sie nicht. Dann nimmt Amazon 15 Euro und Cashstone bleiben dann 5 Euro übrig. So schätze ich mal, geht das in etwa ab. Aber der Preis, der Endpreis für den Kunden ist doch absurd. Ich weiß, ich habe gerade so ein Bild vorm Kopf, wie die alle mit dem Flugzeug rüberfliegen nach Brasilien. Ja, mit dem Fass dabei. Und 20 Leute mit so einem Fass und so einer GPS-Vermessung im Flugzeug sitzen. Der Tarnumhang für Geocacher. Guck mal, viel waren wir auch mal wieder da. Der Tarnumhang. Und weißt du, und ich, für das weißt du, was ich jetzt dachte? Das wäre so ein Tarnnetz, weil ich war nämlich letztens auch mal wieder cachen. Ja. Und hier in der Nähe an der A7 und da gibt's ein neues TB-Hotel, was ich jetzt auf die Schnelle nicht finde, sondern nur den GC-Namen sagen kann. GC52JPM. Das liegt an dieser neuen Ausfahrt, die sie hinter Bispingen und Soltau haben sie eine neue Ausfahrt reingesetzt. Wusste ich gar nicht, ja. Und da hat der einfach so ein Tarnnetz wieder. Also mehr kann ich jetzt nicht sagen. Also es ist wirklich, also man hat es wahrscheinlich schon mal gesehen. Es hat ein kleines Gimmick dabei. Es ist sauber und damit man es nicht vom Weg so sieht, hat er so einen Tarnumhang gesehen. Und so ein Tarnumhang, also so ein Tarnnetz, also ich weiß nicht, entweder geht mir das nur so, kann da 3 Meter vorbeilatschen und finde den Cash nicht. Echt? Ja. Nee, da habe ich, na gut, ich war ja, ich 10 Jahre bei der Bundeswehr. Ich kenne Tarnung. Ich war auch bei der Bundeswehr, aber das Ding funktioniert wirklich, das habe ich mir jetzt auch mal gesehen. Ja, weiß ich, aber deswegen habe ich da ein Auge für, weil irgendwie waren 10 Jahre, ich habe das lange genug gesehen, so eine Netze, deswegen ist das wirklich, ich gehe da vorbei und die fallen mir ins Auge, obwohl, wenn du die nicht kennst, kann ich mir gut vorstellen, dass man die übersieht. Oder wenn du ihn nicht erwartest, sagen wir es mal so. Ja. Ne? Also auch für dich eine Empfehlung, weil da kannst du nämlich auch geräumige Dinge wieder loswerden. Habe ich ja nicht mehr, die verlosen wir jetzt alle. Nee, verlosen tun wir ja nicht, wir verschenken, das wollten wir anders formulieren. Da haben wir nachher auch noch was, siehst du. Machen wir am Ende, dann müssen ja, wir alle bis zum Ende zuhören. Das ist clever, so müssen wir es machen. Bis zum Ende halten. Okay. Ich habe noch was als Aufreger. Nein. Hat uns irgendwer geschickt, scheint es aber schon länger zu geben, war ich ganz erstaunt. www.geocaching-fedia.de Eine Geocaching-App für Mysteries. Du rätselst an einem Mystery-Cache, aber kommst einfach nicht weiter, dann lade dir jetzt die neue App GCE Telefonjoker für Mystery herunter. Ich weiß, dass das Mystery heißt, aber ich nenne das Mystery. Und das werde ich auch nicht ändern mehr in meinem Leben. Von Mystery. Und erhalte schnell Hilfe von anderen Cachern. Diese neue deutsche App von Tobit Software? Ist das nicht diese E-Mail-Software? Klitsche? Ja, nee, vielleicht verwechselst du es jetzt auch mit Tobit, diesem Film. Nee, Tobit gibt es auch als Software für so ein E-Mail-Programm, haben wir früher für Firma gehabt. Ja, die sind ziemlich groß. Ist für alle Mystery-Caches gedacht, welche bei einem Rätsel-Cache den Wald vor lauter Bäumen und so weiter nicht sehen. Also, das heißt, wenn man Rätsel nicht schafft, kann man jemanden anrufen. Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch, doch, du, das steht das hier drin. Über die App dann? Ja, aber wen rufst du denn dann an? Ja, irgendeiner, der sich da eingetragen hat wahrscheinlich. Ich kann mir das gar nicht so vorstellen, dass das nicht für Unruhe sorgt. Ja, pass mal auf, es gibt ja einen entscheidenden Fehler. Diese App gibt es natürlich nicht für BlackBerry. Und damit sind natürlich eine Großzahl an Geocacher damit gar nicht abgedeckt. Deswegen dümpelt das so vor sich hin. Ja, guck mal, es kam am 8. März, gab es schon den ersten Kommentar, immer 2.35 Uhr. Ich staune immer, wann die Leute alle kommentieren. Ich finde es ganz schlecht, so eine Seite beziehungsweise App anzubieten, um bei unserem schönen Hobby zu bescheißen. Ich verstehe mal nicht, was das mit Bescheißen zu tun hat, aber egal. Und geben dann auch die dafür als Belohnung gedachten Difficulty-Sterne. Wer solche Rätsel nicht selber lösen kann, soll auch von einem Log-Eintrag absehen. Oder sind wir nur noch ein Hobbyvolk von Schummlern? Apfel. Also ich weiß aber nicht, was sie sich eigentlich so alle aufregen. Der tut doch. Naja, macht. Also ich finde es total geil, so eine Software, aber. Der Tobit-Server hat nichts mit der Softwarefirma Tobit zu tun, siehst du? Sagt der Chat gerade. Und wie stellt die dann die Verbindung her? Also die. Hä? Also du kannst dann auch drüber telefonieren. Ja, mit dieser App kannst du ab sofort deinen Cash posten, indem du einfach mit Hilfe von anderen benötigst. Hier, ach so. Und das geht dann auf Facebook. Ja, ich hab's genau. Auch nicht so, das ja. geht dann auf Facebook und dann muss in die Gruppe rein und dann meldet sich einer, der den vielleicht hat. Ja. Er ist aber auch eigentlich doof. Weil du musst ja dann eigentlich schon eine große Community haben, dass du relativ ja. zeitnah da Hilfe bekommst. Ich würde es mal so formulieren, ich würde mir die Koordinaten lieber vorher irgendwo holen. Ja. Also ich, für mich ist sowieso nicht. Ich fand es nur witzig, weil es ist wieder so ein echter, das könnte wieder für Aufregung sorgen nochmal, diese App. Wunder mich, dass ich da bis heute noch gar nichts von mitgekriegt habe ansonsten. Ich auch nicht. Ist von Fedia. Ich find's geil. Also wenn er die für BlackBerry macht, ich wäre dann dabei. Das Geocacher-Telefonbuch, das nutze ich ja nicht. Da rufen dann nachts um zwei irgendwelche Leute an. Ja, nee, also das ist, ich das hatten wir gerade, wo hatte ich das denn eigentlich? Ach, das habe ich mir selbst notiert für den Podcast, den wir morgen machen. Ich will da auch wieder von weg, ganz ehrlich. Ich habe jetzt so mal durchgeguckt, ist ja, glaube ich, schon gar kein Geheimnis mehr. Ich mache ja morgen mit dem Podcast hier in Hamburg. Da darf ich dann nochmal als Gast auftreten. 10 Jahre Geocaching, weil ich das ja im Dezember voll kriege. Und da habe ich, ganz stolz, das abgesessen zu haben. Dass man nach 10 Jahren das Hobby immer noch betreibt, ist eher ein Gedanke, ob das gut ist, ist die Frage. Und immer noch so frisch. Ich habe so ein Foto von dir gesehen, das war irgendwie aus dem, da war der Führer kurz tot. Ja, mit dem habe ich noch zusammen gesucht. Nee, ernsthaft, also da habe ich nochmal so mir die durchgeguckt über 10 Jahre, was man so alles gemacht hat. Und dann kam ich so auf den ersten Nachtcash, auf den, ich weiß gar nicht, welcher das war, Leer auf Cerberus. Wir hatten einen Telefonjoker, wir haben es am ersten Tag nicht geschafft, dann fährt man halt zweimal hin. Und wenn es 50 Kilometer sind, dann fährt man trotzdem zweites Mal hin. Mir hat einer Nachtcache hier in der Umgebung nachts den Final verlegt und ich habe am nächsten Tag 8 Stunden diesen Cache gemacht, um ihn zu finden. Und gemeckert habe ich trotzdem nicht so, weil ich stolz war, den immer noch gefunden zu haben. Man muss mal wieder zurückkommen, auf den Boden kommen und sagen, ich gehe los cachen und wenn ich mir einen anspruchsvollen Cache raussuche, dann ist es einfach nicht selbstverständlich, dass ich den finde. Sondern es kann auch mal passieren, dass ich 3-mal hinfahren muss. Und wenn mir das nicht gefällt, dann nehme ich keinen anspruchsvollen Cash. Da muss ich mich selber auch mal wieder am Riemen reißen und wieder hinkommen. Und scheiß auf Telefonjoker, ich will gar keinen mehr anrufen. Aber ganz ehrlich, ich sitze häufig abends vor Facebook und dann sage ich, jetzt machst du noch einen Cash. Und dann hänge ich raus und dann habe ich nur 1:15 Stunden für den Cash. Ja. Weil da muss ich auf Facebook schon wieder mal einen neuen Kommentar, da ist auch viel passiert, da muss man antworten. Ja. Da kann ich nicht 2-mal hinfahren. Und dafür brauche ich auch diese App. Wobei ich die App total cool finde. Ich weiß übrigens, warum der 2:35 Uhr gepostet hat. Ja. Weil die Sportclips, die fangen um 1 Uhr an und gehen bis 2:20 Uhr. Dann ist diese Werbesache und dann kommen die erst wieder um 4. Oh Gott. Mhm. So einfach hängt das zusammen. Also für mich ist nichts. Für mich wäre es was. Dann hatten wir wieder so ein Cash. Oh Mann. Mützes Dose. Mützes Dose hat sich wieder eine richtig Freude gemacht. GC 5C1VF. Was hat er gemacht? Er hat einen Cache gelegt mit T5. Ja. Ja. Und dann. Ohne Genehmigung. Ja, davon ab. Aber er lag halt ein T5 und dann haben sich die Cacher alle so ein bisschen. T4,5 hat er gelegt. Und dann haben sich aber fast jeder Cacher beschwert: Hör mal, das ist doch scheiß. Das ist ein 6 Meter Höhe und da kommst du nur mit der Leiter hoch. Das ist ein T5, eindeutig. Also ohne Wenn und Aber. Der hat er das auf T5 geändert und dann lief das auch ein paar Tage so. Und dann kam wieder einer. Also er ist da extra hingefahren. Genau, hier. BFOT. Schönen Dank fürs Ändern der D-Wertung. Bitte. Bin da 1 Stunde hingefahren, weil ich einen 2,5-4,5 brauchte. So ein Auto hatte ich auch mal, weißt du? Also er setzt jetzt voraus, dass es wichtiger ist, seine verkackte Matrix, die sowieso keine Sau interessiert bei seinen 1200 Pfunden, die ist wichtiger als alle Nachfolger-Cacher, die jetzt wieder ohne ECGA dahin fahren, weil sie natürlich denken, 4,5 kann man auch so machen. Also ich verstehe nicht, wie egoistisch und also um das nochmal so zusammenzufassen, das war ein, der hat es T4 gehabt. T4,5. Alle haben gesagt, dass es eigentlich ein T5 war, weil du Hilfsmittel brauchst. 6 Meter Höhe mit Leiter. Hat er T5 gemacht. Ja. So wie es eigentlich, also bis dahin alles gut. Ja. Süffel hat das zum Beispiel, glaube ich, sogar angeregt. Ja, so und dann? Achso, dann hat das... Dann hat einer, die Matrix ist jetzt kaputt und ich bin 1 Stunde gefahren zu diesem Cache und jetzt ist meh. Und dann wurde das auf 4,5 wieder zurückgeändert, weil ja einer gemeckert hat. Dann hatte ich auch eine Note geschrieben, hör mal, ein bisschen unglücklich, weil einer meckert, fahren jetzt wieder alle Cacher hin und haben keine Leiter dabei, weil sie denken, es sind 4,5. Ja, das ist mir egal, ich will da jetzt kein Gesabbel mehr. Habe ich als Antwort gekriegt. Ja, ist okay. Jetzt also musst du einfach nur die Fresse aufreißen? Ja. Und dann ändert er das. Stunde gefahren. Ich bin aber anderthalb Stunden gefahren. Und jetzt? Letztes Mal gesagt, ich bin hierher gelaufen. Muss ich jetzt den Cash? Und ich hatte nichts zum Kochen mit dabei. Meine Schnitzel waren noch gefroren und der Spinat war auch noch gefroren. Ich muss den mal nennen. Das ist GC5C1VF. Mützesdose. GC5C1VF. Mützesdose. Der Owner heißt Jack S. Kommentiere ich jetzt nicht. Aber es ist tatsächlich so. Also als Owner musst du einfach dein eigenes Ding durchziehen. Ja. Es kommt immer irgendeine Rammelsau, die dann irgendwas rum zu meckern hat. Ja. Wie der Bär das schon in dem Log so schrieb, man muss auch kritische Logs ertragen können. Ja, absolut. Mann. Vor allem war er nicht mal kritisch, sondern es ging einfach darum, dass da nicht jeder ohne Zubehör hinfährt, weil er denkt, es ist ein 4,5. Ich suche mir zum Beispiel wirklich immer noch 4,5 gerne raus, weil ich die gerne mache. Und dann komme ich da vor Ort und der ist 6 Meter Höhe und ich kriege ohne Leiter keinen Einstieg in den Baum. Was soll denn das? Das ist doch einfach dumm dreist. Da fühlt sich doch als Kescher verarscht. Dann soll er einen 5 davon machen, wenn es einer ist. Punkt. Kann er ja nicht mehr. Müsste ja eine spezielle Erlaubnis vorlegen. Noch einfacher, wenn ihr mal sowas habt. Mal ganz am besten ehrlich, nicht legen, ne? Doch, aber archiviert den einfach und macht genau an der gleichen Stelle den gleichen wieder neu auf. Fertig. Und dann macht er einen 5er von. So, dann hat der andere seine 4,5 und der neue Cache hat 5. Punkt. So einfach kann man das auch machen. Nee, das ist auch schlecht, weil dann kommt der FTFler und sagt, da steht ja noch welche im Logbuch drin. Ich habe aber trotzdem ein FTF. Ja, das kannst du ja machen. Ein Logbuch kannst du durchtauschen. Dann müsstest du ja selber wieder hoch. Ja, ansonsten einfach Fresse halten, 5 auf 5 ändern und gut ist. Und wenn da einer rumjault, ja, dann soll er eben eine Stunde gefahren sein. Wo leben wir denn, dass ich jetzt meine Cache schon nach der Matrix von anderen richte? Oder ja, was? Aber ganz ehrlich, die meisten, viele T5er sind ja auch einfach so gelegt, wir fahren mal vorbei, hoch, mich juckt's im Schritt, ach, hab ich noch eine Hose, ach, da ist ein Baum, hau ich den mal hoch. Pinkel ich ran, kommt er von alleine runter. Es gibt übrigens auf hilfdirweiter.de, das wird echt ein gutes Nachschlagewerk mittlerweile. Hilfdirweiter.de, einen guten Artikel über Where I Go Caches auf Android spielen. Warum erwähne ich das überhaupt? Ja, weil ganz du einfach, Android hast. Hört auf, Facebook zu fluten, sucht mal in Google und schon findet ihr das. Aber wir müssen, warte mal, wir müssen da, das ist Werbung, das können wir so jetzt nicht machen. Was ist Werbung? Hilfdirweiter.de? Nein, sucht bei Google. Sucht auch bei Bing. Sucht bei Suchmaschinen und bei Yahoo. Alle Suchmaschinen werden euch das gleiche liefern. Hoffe ich. So, was haben wir noch? Ich habe einen schönen Artikel gefunden bei Geocaching Franken, wobei die, wie war denn jetzt hier mal schnell, Geocaching Franken Revenues aus Bayern. Kriegen wir da Geld für, wenn wir die erwähnen? Nein, aber ich finde es sehr schön geschrieben von den Reviewern oder von einem, der den Reviewern nachsteht, das weiß man ja immer nicht so. Da wird nochmal ganz erklärt, wie das mit dem Attribut der durchgestrichenen Schneeflocke, also der Winterpause ist. Viele Owner disablen ja ihre Caches. Und da ist dann halt geschrieben, dass es A, dieses Attribut gibt. Dann, eben, wenn man das dann so setzt, ja, das war ich doch, dann finden die professionellen Cacher, suchen dann diesen Cache nicht. Der Rest geht mit Spitzhacke zu Werke, solange er ihn hat. Aber das ist auch nochmal geschrieben, was sie machen. Wenn das also, wenn der disabled ist, dann fragen sie, gibt es einen speziellen Grund? Und dann müssen sie innerhalb von 2 Wochen zurückschreiben, erklären eine Notiz und so weiter und so fort. Ich finde diesen Artikel toll, kann man ruhig mal verlinken. So wünsche ich mir das. Ziemlich unaufgeregt, klasse geschrieben. Wenn alle Reviewer so wären, alle Reviewer sind so. Alle Reviewer sind so. Die möchten wir alle nackt sehen. Ach nee, das war andersrum. Alle wahrscheinlich nicht. Was ich da noch gefunden habe, ganz dringend nötig. Wir müssen ja noch so ein paar Weihnachtsgeschenke anprangern. Nachdem andere schon ganze Sendungen mit Verlosungen füllen, müssen wir wenigstens ein paar Tipps geben, wo man noch was kaufen kann. Bei uns nicht. Du wolltest da, glaube ich, auch noch irgendwie so ein, wo man was billiger kaufen kann. Ne? Kommt später. Okay. Da gab es ja dieses Super, Kommerz ist ja sehr beliebt beim Geocachen. Ganz dringend nötig auf gizmodo.com, gizmodo.com. Da sucht ihr mal nach Prank Face Heater. Ist das eigentlich okay? Hast du es denn gesehen? Nee, ich wollte auf den Link nicht gucken. Wenn du so Link postest, nicht immer so gern drauf. Nein, der heißt This Prank Face Heater Should Be Real. Hot Lips Face Heater. Ist kein Witz. Der hat so eine Art, ja, der hat so eine Art Barbecue-Grill vom Gesicht. Was ist das denn? Der sieht ja aus. Also, das ist so eine Art Stirnband. Und guckt der da durch? Kann der nur noch gucken? Nee, gucken kann er nicht. Und da kann man vorne, hat man praktisch schon eine Art Brett vom Kopf. Und das hat Heizschlangen, die mit Akku angetrieben werden. Für einen bösen Winter kann man sich damit sein Gesicht wärmen. Also wirklich sehr, sehr schön. Gizmodo.com. Und da sucht ihr mal nach Prunk Face Heater. Ich frage mich gerade, ob das Teil auch bräunt. Wenn es nicht genug ranhält, auf jeden Fall. Das sieht ja, also um die, die es jetzt nicht sehen, das sieht ungefähr so aus, wenn er die Innenteile eines Toasters, also diese heißen Stäbe rausnimmt. Was für ein Blackberry? Hört man noch irgendwelches Gepiepe oder was? Ich habe keinen. Ah, fuck! Das war übrigens der, ja, wer war das? Wer das war. Meins liegt im Auto, sage ich nur so viel. War das jetzt nicht die ganze Zeit so? Das war wahrscheinlich die ganze Zeit so. Ah, fuck, ich weiß, was es ist. Dieser, ich vergesse immer, dieses Tablet hat 3G. Dieser Podcast wurde Ihnen versaut von Buddy. Jetzt blitzdingst es. Jetzt dürfte aber nichts mehr blitzdingsen. So sorry. Ich hoffe, das war nicht zu oft. Wieso sagt ihr uns das jetzt erst? Naja, wir haben es, ich glaube, jetzt erst gelesen. Naja, professionell waren wir noch nie. Nee, also. Aber dieses Gepiepse hasse ich immer. Das Rausschneiden geht nicht. Egal, müssen wir also jetzt beleben. Also zurück zu deinem Face Heater. Ja. Stellt euch einen Toaster vor, da sind diese Heizstäbe. Genau, die direkt. Und die baut ihr aus. Und ihr seid dann praktisch der Toast, der es direkt vorm Gesicht trägt. Stolpern sollte man damit nicht. Apropos direkt vorm Gesicht. Ich habe natürlich noch eine tolle Cash-Empfehlung, die jetzt hier ganz gut reinpasst. Also ich komme gerade drüber weg. Erinnere mich nächstes Mal bitte dran, dass ich hier diese Scheiße. Jörg, das habe ich doch Tablet das letzte Mal schon gemacht und das vorletzte Mal auch schon. Ja, aber ich vergesse das am Tablet jedes Mal. Das ist so deprimierend. Pass auf, ich klebe mir beim nächsten Mal einfach so ein Post-it auf die Stirn. Bitte Handy ausschalten. Und zwar die Cash-Empfehlung ist, wo ist die denn? Die ist bei Trier, links bei Mending in der Eifel irgendwie. GC23VXF Schinderhannes. Jetzt muss ich zu dem Cache nicht wirklich viel erzählen, weil wenn ihr dann nämlich draufklickt, seht ihr auch die komplette Entstehungsgeschichte. Also wenn man sich da ansieht, was die da in den Wald geschleppt haben, der liegt in so einem, wie nennt sich das, Field of Fame. Also das macht es jetzt nicht besser, aber der Cache ist wirklich bemerkenswert. Guckt ihn euch mal an. Kann ich empfehlen, wenn ihr in der Gegend seid, lohnt sich ein Abstecher. Schöne und nebenbei, was, ne? Ja, und nebenbei könnt ihr dann auch noch, geh mal runter auf Bilder, da siehst du das nämlich da, Bilder. Ja, welches? Abladen 2 zum Beispiel. Ich hoffe, man sieht ihn jetzt. Also siehst du schon, was sie da hochgeschleppt haben? Oh ja, mit dem ganzen Anhänger sind sie hochgefahren. Ja, nee, den haben sie hochgezogen, hochgefahren geht da nicht. Ja gut, aber warte mal, wo ist es denn? Schlittenfahrt, Stern, Vorsicht. Naja, können die Hörer jetzt sowieso nicht sehen. Guckt euch das an, verlinken wir. Ist toll. Ja, wenn wir schon bei Cache-Empfehlungen sind, stimmt, wir wollten ja nicht zwischendurch einstreuen. Ja, wir müssen auch Geocaching-Content haben. Ja, dann nehmen wir noch eins. War bis jetzt eigentlich, fand ich, haben wir heute. Haben wir. Ich habe auch einen besonderen, nehmen wir mal einen dazwischen, genau. Der war echt süß. Da bin ich mit Heike durch Zufall drüber gestolpert. Wir sind ja, ne, wir suchen ja nach einer Sitzecke. GC592NR. GC592NR. Und nachdem ich dann 5 Stunden durch Möbelkraft gelaufen bin, durfte ich dann auch einen Cache danach mit Heike machen. Der heißt D-S1000. Und der ist, das ist wieder so einer, der ist nicht großartig, aber der ist klasse. Also, wie beschreibe ich den? Man kommt vor Ort hin, ihn dann zu erkennen, ist das Problem. Und viel mehr will ich auch gar nicht sagen. Alles andere wäre schon wieder so richtig, das wäre wieder spoilerig. Also es ist wirklich das Problem, ihn zu erkennen und man muss ihn dann aufmachen. Das Coolste ist, man muss mehreres, also man muss auch ein bisschen dran schrauben, so vorsichtig formuliert. Okay. Und wir sind so am Schrauben und haben gerade alles in der Hand, wirklich. Du hast dann so 5, 6 Teile in der Hand, ist irgendwie doof. Kommt da nicht ein Fahrradfahrer hinter uns, der hält an der Bank. Und ich stelle mich schon so extra davor, damit er nicht gucken kann und Heike auch. Und wir mussten halt warten, dass er nun weiterfährt. Und dann ist er da am Machen und plötzlich sagt er so, entschuldigen Sie, nicht, dass Sie sich wundern, ich verstecke hier nur was für so eine GPS-Suche. Setz dich aufs Rad und fährt wieder weg. Ich habe da mal am Boden gelacht. Ey, ich konnte echt nicht. Ich hätte mich wirklich wegschmeißen können. Ich fand das richtig, richtig großartig. Für so ein Event oder für eine andere Plattform? Ich glaube nicht für eine Plattform. Ich habe das Gefühl, die haben wohl so eine, er sagt auch irgendwas, wir machen hier heute so eine Geocaching-Jagd. Nee, Geocaching-Jagd nicht, sondern so eine GPS-Jagd. Oder so. Ach so. Also die haben offensichtlich auch so eine Art Schnitzeljagd ohne Plattform, so, sondern eher so ein, was weiß ich, vielleicht auch gewerblich, keine Ahnung. Ich hätte mich wegschmeißen können, ehrlich. Er hat uns auch nicht erkannt, dass wir da was gesucht haben. Wir hatten alles in der Hand, haben das dann gut versteckt und als er weg war, wieder zusammengebaut. Sehr, sehr schöner Cache, der macht wirklich, wirklich Spaß. Hätte man sich auch mal fragen können, was ihr da beide so vor lange vor so einem Schild macht. Ja, und wir standen auch noch und haben auch gedacht, wie fährt er bald weiter? Und wir haben gedacht, was macht er da so lange an der Back? Musst du vielleicht mal, weißt du, drehst dich um, siehst einen blanken Arsch, um wieder zum Beginn zu kommen. Es war wirklich großartig. Also hatte schon was. Die überteuerten GPS-Geräte, die haben, glaube ich, alle anderen Caches schon durch. Ach, das ist total cool. Wer sich wundert, dass ich jetzt im Moment gerade so viel Wissen über andere über die ganzen Podcasts habe, ich gestehe, ich alle halbe Jahr höre ich in alle rein, also Geocaching-Podcasts, weil ich immer denke, oh, vielleicht lernst du noch was. Und zum Beispiel, wie man sein Handy ausmacht. Ich finde das übrigens, siehste, wer war das denn? Miss Marple war das oder wer war es? Wer hat dann gleich gesagt, Fraser, machst du bitte dein, werde ich dann gleich gesagt, machst du bitte das Handy aus? Ah, ja, die kann das schon gut einschätzen. Ja, das war ich aber noch nie. Auf jeden Fall bist du der Penner, nicht ich. Na, was? Übrigens, eine kurze Durchsage, wo wir gerade bei Geocaching-Podcast sind. Ja. Kurze Durchsage vom Cache-Podcast. Mit dem Gutscheincode Cache-Podcast gibt es bis zum 21.12. noch 10% Rabatt auf Artikel von Intracon im intrashop24.de. So, dann habe ich... Ich hätte trotzdem eine Frage schon zu. Ja. Gar nicht mal inhaltlich. Wie machen die das eigentlich steuerlich? Wer? Man kann ja, ich lerne auch mal gerne dazu. Ich meine, die werden ja irgendwas dafür kriegen. Quatsch. So. Das ist, also wie, ich habe auch einen Podcast hier genannt, den ich gut finde. Ja, aber die kriegen ja über diese Aktion mit Sicherheit auch irgendwie gesponsert. Unterstellen nicht immer allen irgendwas, das ist auch Geocaching-Content. Das hat gar nicht mehr unterstellt, das tut mich interessiert eher, wie man das macht. Vielleicht wollen wir das auch mal. Willst du noch was absetzen? Ja, vielleicht wollen wir auch mal Geld verdienen hier. Was befürchte, wir verdienen nichts. Das war Miss Marple. Ah, gibt es, weiß ich schon. Rabatt auf weiße Mäuse. Genau, und wie Sascha sagt, Rabatt auf weiße Mäuse. Du, wir haben deinen Pott immer noch. Der wird zwar immer ein bisschen weniger, aber so viel können wir gar nicht essen von den Dingern. So. Ich muss mal gucken, was er da. Da hat einer was verlinkt. Achso, das ist nur der Hinweis. Ja. Ja, brauchen wir nicht groß drauf eingehen. Ich habe wieder ein total nettes Log gefunden. Oh, ich habe Husten. Ja. Das hatte ich auch schon vertwittert hatte ich das. Beim Naturlehrpfad Schwarzer Damm und da dem Bonus, das ist ein Cache, der in Mecklenburg-Vorpommern liegt. Und das ist wieder so ein Highlight-Log. Ja. Gretel schreibt mal ganz entspannt, gefunden. Leider sind um den Cache herum Spinnweben. Stimmt, das habe ich auch gelesen. Möge der Owner sich doch mal bitte darum kümmern. Großartig, die müssen sofort weggewischt werden, das geht gar nicht. Das passt auch gut zu diesem Bild, was uns Cashback auch getwittert hat. Und zwar mit dem tollen Kommentar, oh Mann, manche lernen es nie, Bleistiftspitzer als Cashbehälter. Da tatsächlich einer normalen Bleistiftspitzer, ihr wisst, vorne Bleistift reinstecken, hinten so ein Plastikgehäuse, das man leeren kann. Und dann hat er praktisch in dieses Plastikgehäuse einfach mal das Logbuch reingelegt. Ja. Ich meine, ich hatte schon alles. Ich hatte auch schon mal eine Kaugummidose. Das absolute Highlight war, das war hier in der Gegend, da habe ich eine Tempo-Umverpackung, also da, wo die 10 Tempos drin sind, die hat einer genommen, hat die 10 Tempos rausgenommen, hat gesagt, ich bin jetzt neu beim Geocaching, ich muss jetzt unbedingt auch einen Cache legen, packt praktisch in diese Tempo-Umverpackung meinen Log rein und schmeißt es an den Baum. So, dann war ich da suchen, bin bestimmt 5-mal in Hundescheiße reingetreten, weil das war irgendwie so eine Hundeauslaufstelle. Und dann lag irgendwann mal dieses Tempo-Dings. Und wie ich so freudig war, habe ich gesagt, jetzt machst du hier einen Zito und findest den eh nicht, schmeißt weg. Hebt das Ding auf, da war drin. Das Logbuch drin. Habe ich dann auch gleich so mit trotzdem weggeschmissen. Ich bekenne mich. Doch. Ich muss das mal erwähnen, schnell, bevor das da oben wegscrollt hier. Miss Marple denkt immer zuerst an Tracer. Mann, Mann, Mann. Oh, oh Gott. Wo ist Mr. Stringer? Ist der auch? Der hat das geschrieben. Oh, Mr. Stringer hat das geschrieben. Ja. Oh, oh. Dann wird jetzt wahrscheinlich gerade das Nudelholz aus der... Louis schreibt auch gerade sogar Dinge der Wunschliste, die man dir schickt, sind Einnahmen und müssen versteuert werden. Boah, das mag sein. Von der Wunschliste hat mir noch nie einer was geschickt. Aber wie mache ich... Wunschliste? Ja. Aber die kennt keiner und davon wird auch keiner was schicken. Viel zu teuer, die Sachen, die da drauf sind. Da ist dann natürlich die Frage, wie ist das jetzt mit den Keksen? Oh. Absolut Kekse. Die Vanillekipferl sind das Beste. Davon bitte ruhig nächstes Mal mehr. Nein, ich finde die anderen hier, die hier. Was ist denn das? Ja, so Pizzastücke. Die Pizzastücke sind auch ganz nett. Diese dreieckigen Kekse. Die sind auch so bescheuert. Wir haben das jetzt im Podcast erwähnt. Meinst du, jetzt kriegen wir eine Steueranzeige? Ja. Können wir nicht, weil ich setze das tatsächlich ab. Also ich trage das ein. Auch unser Flatter. Ich mache das in die Steuererklärung rein. Ich schreibe immer rein. Was willst du jetzt an in der Keksdose eintragen? Nee, die Kekse nicht, aber ich trage tatsächlich Einnahmen so circa 100 Euro, was ja nicht mal stimmt. Also kriegen wir gerade mal 50 über Flatter rein und dann schreibe ich die Ausgaben dazu, die wir für unseren Blog haben und dann hat sich das sofort erledigt. Und da hat mir das Finanzamt tatsächlich auch zugeschrieben in die Steuererklärung, dass ich das nicht mehr machen brauche, dass es klar erkennbar ist, dass wir keine Gewinnerzielungsabsicht haben. Mhm. Das sind übrigens Nussecken und Louis Ziffer hat es richtig gesagt, das sind Geschenke, wenn sie ein bestimmtes Gewicht nicht erreichen. Mhm. Und da wir die Kekse essen, kommen die auch nicht auf das bestimmte Gewicht. Was ist, wenn ich das Gewicht erreiche? Dann können wir dich absetzen. Übrigens, wenn wir den Deckel hier drauf machen, könnten wir wieder einen Geocache verstecken. Was hältst du davon? Oh, guck mal, er hat das Schreiben auch bekommen übrigens. Ja. Siehst du, also das ist wohl offiziell. Man sollte das einfach einmal in die Steuererklärung reinschreiben. Da gibt's ja irgendwo so eine besondere Einnahme oder irgend sowas. Und dann erläutert man das da und dann kriegt man so Bescheid, dass man das nicht mehr erklären braucht. Und dann ist man nämlich raus aus der Geschichte. Und Kommerz, das hatten wir uns ja auch vorhin schon mal drüber unterhalten, können wir hier ruhig auch nochmal anmerken. Also bei uns wird es diesen Kack nicht geben. Weder irgendwelche Verlosungen, wo wir von irgendwo was einsammeln und dann wieder an andere weitergeben. So eine Art Zwischenhändler. Wir werden auch keine Werbung für irgendwelche Shops einstreuen, wie das teilweise sonst schon mal zu hören ist. Wir wollen finanziell unabhängig bleiben. Und wenn wir Werbung machen, dann, weil wir irgendwas gut finden. Ich glaube, so habe ich das alles vom Bund gebracht, oder fehlt noch was? Always Coca-Cola. Nee, das so, hast du völlig richtig gemacht. So ist das auch richtig. Außerdem ich habe übrigens heute meine neue Jeans an. Außerdem haben wir Fritz-Cola bekommen und nicht Coca-Cola. Von Ulf. Da muss er auch zu den Keksen, musste er auch was zu trinken dabei legen. Also da. Übrigens waren das Nussecken. Hatte ich das schon erwähnt? Ich vermute, seine Frau hat uns die Kekse gemacht und er uns die Cola. Er hat uns die Cola gemacht. Oh. Jetzt kriegt er gerade Lust auf Nussecken. Ja, dann geh doch mal zu Maurer, der sitzt ja nackt da. Ja. Mit Frau Maurer. Oder sitzt ihr gar nicht mehr? Wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Halfo hat es richtig gesagt. Der Ulf will uns messen. Weißt du, irgendwann beim Event sagt er plötzlich zu dir, zeig mir mal deinen Finger. Und dann tastet er den so ab und dann weißt du, was passiert. Sag mal, wie passt jetzt Oder Eierwärmer da jetzt dazu? Ja? In den... Okay, lassen wir die Eierwärmer mal außen vor. Der Chat ist bekifft. Wo waren wir denn? Die GPS-Geräte. Da gab es GPS-Geräte zu leihen. Da war die Kaution höher als der Gerätepreis. Irgendwelche Geräte ohne 201 oder was ohne Karte. Also völlig absurd. Jetzt wolltest du noch was zu dem Geocaching-Namen sagen. Ich habe gedacht, mir fällt ja wohl ein Ei aus der Hose, als ich das gelesen habe. Ich weiß gar nicht so genau, ich kann das die Bedeutung gar nicht so ganz genau ein. Jörg, dann muss ich kurz einwenden, dir fällt kein Ei aus der Hose mit den neuen Eierschützen. Ja. Stimmt, aus dem Selbstmachstopp. Nein, also es gibt tatsächlich, die scheint auch geschützt zu sein, die Wortmarke Geocaching. Und zwar in der Klasse Nizza 25, Bekleidungsstücke, Kopfbedeckung und so weiter, von Dogeo GmbH. Das ist, glaube ich, der Geocoin-Shop oder irgend so. Bin ich jetzt aber nicht sicher, also da nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall von Dogeo GmbH in Waldlaubersheim scheint Geocaching als Wortmarke geschützt zu sein. Nee, die hat es nicht geschafft, die schützen zu lassen. Hier steht drinne, jetzt. Veröffentlichung, Blattnummer, bla. Also Anmeldung veröffentlicht. Anmeldung. Ja, das ist der Versuch. Es gibt da, also wenn du auf diese Seite gehst, es gibt da dieses, wie heißt das, da gibt es insgesamt drei Einträge und mir ist nicht so ganz klar, was die bedeuten. Aber der eine liest sich tatsächlich, als wenn das eingetragen wäre. Hat, lieber Chat, mach was. Wir hängen, Hilfe. Ja. So, wo ist das jetzt hier? Da. Oh Gott. Ich muss mal zurückgehen und da muss ja der Link oben drauf sein. Warte mal. Also da, wenn da uns mal einer beraten könnte. Es liest sich wirklich, als wenn einer versucht hätte, sich den Namen Geocaching zu schützen. Fand ich sehr strange. Ja, es liest sich so, aber es dann geschafft hat, ist eine andere Sache. Ich meine, nee, es las sich so, als wenn er es geschafft hätte, tatsächlich, ehrlich. Also das war ganz seltsam. Wie gesagt, es gab einen Eintrag, da wurde das, glaube ich, nicht übernommen und bei einem stand das so, als wenn das übernommen werden würde. Die haben Geocaching Center als Marke eintragen lassen. Ja, das stimmt. Aber auf dieser Seite, ich kriege den Link hier nur aus meinem Evernote im Moment nicht raus. Es gibt da diese Seite, auf der du das nachgucken kannst, solche Einträge. Und da ist auch tatsächlich wortwörtlich, ich habe leider nur das Bild jetzt hier drin. Also Evernote ist immer auf dem PC klasse, auf dem Tablet geht so. Außerdem haben wir hier kein Netz. Registerauskunft. Und hier steht dann, oh, Wortmarke. Und da steht ganz klar, Wortlaut der Marke, Geocaching. Ohne was dahinter, davor oder sonst was. Eintrag vom 16.04.2014 ist Tag der erstmaligen Übernahme der Gemeinschaftsmarke in das Register. Also scheinbar ist die doch dann, also das habe ich echt nicht ganz durchschaut. Irgendwo hatte ich dann gelesen, dass sie das, ah, guck mal da, Luis hat das schon gefunden, dass sie das wohl nur machen wollten, um den Namen Geocaching zu schützen sozusagen. Ja, weiß ich jetzt nicht so richtig. Klingt mir nicht so unheimlich glaubwürdig. Sowas machst du eigentlich immer, um dir entweder einen... Genau, guck mal, hier kannst du, da, guck mal, da kannst du ihre Marke noch frei einfach kostenlos... Also wir verlinken das dann natürlich in den Shownotes. Gib mal Tracer ein. Nee, wir geben jetzt erstmal Geocaching ein. Also dich gibt's damit sicher nicht. Also, es sei denn, es ist Marple, hat dich reserviert. Guck, da gibt's das. Siehst du das Register EM? Nummer sowieso Geocaching. Achso, das war mit so einem besonderen Zeichen. Unten, hier unten, guck mal, hier gibt es das gleich zweimal. Kann man jetzt nicht draufklicken. Aber dann ist er ja offensichtlich eingetragen. Liste gefundener Marken. Muss man bitte auf Weiterlesen drücken, ganz links. Was bedeuten diese Einträge für Sie? Genau, und da gibt es jetzt EM als Register und dann steht da was hinter und Ja. Ja, das kostet 50 Euro, wenn die das für dich einschätzen wollen. Nee, auf dieses Register kannst du auch selber irgendwie gehen. Und dann will er 50 Euro dafür haben, dass er uns sagt, was das bedeutet. Der ist super, der Mann. Der ist echt cool. Wir verlinken das. Also es gibt ja, als Anwalt, da bist du am Rande der Gesellschaft. Da musst du alles zu Geld machen. Sehen, dass du noch was du mitbekommst. Also wie gesagt, wir verlinken das dann auch. Und es scheint tatsächlich so zu sein. Genau, Groß- und Kleinschreibung sehe ich auch so. Und die sind registriert, also als Wortmarke. Ich bin da auch echt erstaunt. Ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe überall gelesen, aber ich habe es echt nicht rausgefunden, was das jetzt bedeutet für mich. Für dich? Ja. Das bedeutet dann etwas für dich, wenn du mit dieser Wortmarke etwas Kommerzielles veranstalten möchtest. Also ein Produkt, wo du es draufdrückst. Ja, aber da gibt es doch jede Menge. Also deswegen kann man gar nicht vorstellen. Könnt ihr doch jetzt für jeden verklagen, der was verkaufen will. Dass du den Namen geschützt kriegst, finde ich schon mehr als erstaunlich. Geocaching. Da lasse ich mir Kacke schützen. Jeder, der auf Klo geht, muss an mich abbezahlen oder was. Also ich kann mir das aber nicht, nur kann mir das pro Abseiler. Ja, guten Rutsch wieder. Da, jetzt kommen die richtigen Links. Register dpma.de, das ist das genau. Und da kannst du dann nachlesen, aber wie gesagt, da steht so ein wirrer Scheiß drin. Na, das ist jetzt aber dieses Geocaching. Das ist nicht das, was ich meine. Da ist nämlich dieser Buchstabe vorne wie heißen die? Cache-Zone ist das, glaube ich. Ne? Das ist die Wiedergabe der Marke. Genau. Ja, da ist wirklich der Buchstabe geschützt. Aber da findest du auf jeden Fall auch diesen... Ja, da musst du einfach oben mal die Marke eingeben, dann findest du das. Ja, vielleicht ist das hier schon der andere Link im Chat. Wie gesagt, wir werden das alles mit in die Shownotes packen. Da ist der 16.04.2014, genau. Trefferlistenalter. Auskunft zu einer Gemeinschaftsanmeldung. Anmeldung veröffentlicht. 19. Dezember 2014. Ja, das ist die Anmeldung zu einer Wortmarke. Ja, kann sein. Das ist, wie gesagt, ich durchsteig's nicht völlig. Hier steht's. Da steht's auch. Aktenzustand, Gemeinschaftsmarken. Anmeldung veröffentlicht. Ja. Veröffentlichung. Also auf jeden Fall versucht da einer tatsächlich, sich die Wortmarke Geocaching groß und klein geschrieben zu schützen. Und zwar Dugeo. Und ich glaube, das ist der Geocoin-Shop oder irgendwie so. Das hat mir auch mal irgendeiner erzählt. Keine Ahnung, aber da bin ich nicht sicher. Da müsst ihr euch selbst informieren. Genau, dass der Abmahnwelt all unser Blogs und Podcasts bald besuchen wird. Da gehe ich nämlich von aus. Wenn er das durchkriegt, kann er uns im Prinzip sehr schnell abmahnen, wenn du irgendwo Geocaching stehen hast. Das würde sehr spannend werden. Ich bin da Gott dankbar, dass ich mir einen Anwalt leisten kann. Also, muss ich echt sagen. Ja, glaubst du wirklich? Also, glaubst du wirklich, dass das... Glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne den ja selber nicht. Ich habe von Leuten, auf die ich mich zumindest verlasse, von dem, der das sein soll, aber das ist jetzt alles hätte, sollte, könnte, vielleicht, dann ist das einer, der das durchaus probieren könnte, ja. Natürlich können das probieren. Du kannst ja aber auch nicht die Wortmarke Fußball einfach so schützen lassen. Du kannst es jederzeit beantragen. Mal sehen, was da rauskommt. Ja. Groundspeak hat die Marke nicht, zumindest nicht in Deutschland. Groundspeak hat die Website und hat das Logo. Guck mal, da kommt, ich sag nicht, wer es geschrieben hat, aber im Chat steht da schon, dem traue ich alles zu. Das habe ich auch schon von mehreren Seiten gehört. Groundspeak hat die Trademarks für das Geocaching-Logo, was sie selber haben, mit dieser Figur und unten der Fahne. Ja. Für das Cito-Logo. Und für die Website natürlich. Ja, das Heckenland ist gut, das will ich auch mal. Ich lasse jetzt mein erster Cash ohne E hinten eintragen. Das ist echt der Burner, das dürfte einen reich machen. Ja, das ist ja ein schönes Thema, ja. Naja. Ich habe jetzt das letzte eigentlich schon, bis auf die Cash-Empfehlung. Schon gemacht hast, oder? Nee, auf Facebook kam, also es scheint aber echt immer normaler zu werden, weil es wurde gefragt und es gab noch nicht mal böse Antworten. Da hat einer geschrieben, ich habe die Folgen per E-Mail bekommen. Was werden ihr antworten? Hä? Es war russisch, also, einfach durch den Google Translator gelaufen. Es steht auch, der heißt auch Jedi-Meister. Vermutlich ist das Jedi, Yoda. Auf jeden Fall kam eine Mail wo rein. Hallo, bla. Ich sehe gerade, dass die Made in Germany-Runde archiviert ist. Diese Mystery-Serie habe ich komplett gelöst, wohne aber über 100 Kilometer weg. Nun wollten wir diese demnächst angehen. Jetzt ist die Serie im Archiv. Sollte die ganze Mühe umsonst gewesen sein oder kann ich diese online loggen, obwohl ich nicht dort war? Ich könnte dir als Beweis die Lösung schicken. Mein Gedanke war jetzt auch eine Mail zu schreiben. Ich habe diese Caches gerade entdeckt und wollte sie gerade lösen. Reicht es, wenn ich dir eine Bildschirmkopie schicke, dann möchte ich die auch loggen. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja nicht peinlich, echt, sowas zu fragen. Da fragst du dich echt, ob denen morgens immer einer in den Mund kackt. Ja, das ist echt so unfassbar, oder? Ja, was heißt denn demnächst? Bei mir zu Hause liegen 35 Mystery-Lösungen. Ich habe irgendwann mal vor... Ja. Ich kann dir die Lösung jetzt auch zukommen lassen. Ich habe welche, die ist seit 3 Jahren in meiner Datenbank. Und ich meine, gut, wenn der Cache dann dicht gemacht wird, habe ich die Lösung. Andere fahren dann 3/4 Jahr später noch hin, fotografieren irgendeinen Pfosten und sagen, sie haben die Halterung gefunden. Damit schaffen sie es dann ja auch wieder in unserem Podcast. Ich finde das schön, wenn so Leute, die so jedes Mikro, das in der Nähe ist, auch reinsprechen und sich wirklich wohlformuliert ausdrücken. Und wenn du genau zuhörst... Du willst es nicht gerade von uns, oder? Nein. Und wir voll formuliert drücken wir uns ja nicht aus. Bei uns ist ja das Schöne, ich finde, bei uns ist der Inhalt besser, dafür ist die Hülle scheiße. Und bei demjenigen, den ich meine, ist die Hülle echt toll, aber der Inhalt völlig scheiße. Und der überall Klugscheiß hat und dann selbst so einen Mist dreht. Ich meine, umsonst hat er das Log ja nicht gelöscht, nachdem er bei uns im Podcast war. Ja, für 1 Million brauchen wir auch viele Nullen. Ja. Und so hängt es halt zusammen, ja. Oder ja, wie man mal einer sagte, bei Kaffee gibt's auch immer Kaffeesatz. Und deswegen mag ich euren Podcast. Und dann dachte ich, habe ich mir so im Wegfahren oder im Weggehen gedacht, war das jetzt ein Kompliment oder hätte ich zuschlagen sollen? Naja, egal. Du, ich... Jetzt heißt es schon wieder, Geocaching ist eingetragen für die Kunert Fashion GmbH. Mm. Ich glaube, das war ein anderes Geocaching. Das war irgendwie anders. Das ist ein anderes Geocaching. Nee, das war tatsächlich, das ist bezogen noch auf... Also einmal ist das die Wortmarke und dann steht unten noch drin, auf was das gilt. Zum Beispiel Klamotten und sowas. Also das ist auch nochmal sehr speziell. Wie gesagt, das zu verstehen, ich kann schon verstehen, dass man da einen Anwalt für braucht. Aber lass uns auf jeden Fall so eine Wortmarke für alkoholische Getränke sichern. Dann machen wir nicht mehr Wodka Gorbatschow, sondern Wodka Geocaching. Genau. Das überhaupt nicht. Falls ihr mal unterwegs seid und ihr kriegt nicht nur Hunger, sondern auch Durst, dann könnt ihr diese Wodkaflasche nehmen. Hier wird ja hauptsächlich dieses selbstgemachten Sifter getrunken. Ich suche gerade den, weil ich war letztens auch mal wieder, ich war auch mal wieder geocachen und habe seit langer Zeit mal wieder einen Earthcache gemacht. Und da habe ich mich auch gewundert. Also Earthcache, ich muss ihn mal einmal einschauen, bevor ich das jetzt sage. Wenn ihr mal einen richtig geilen Earthcache machen wollt, ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal jemals bei uns hier erwähnt habe, ich glaube aber schon, kann sein, weiß ich nicht. Ahngast machen. Wer wirklich anspruchsvollen Cache liebt, Ahngast machen. Vermutlich findet sich da auch noch einer, der lässt sich mit dem Schlickschlitten darüber bringen. Aber machen, zu Fuß. Bester Earthcache, wo ich kenne. War das der an dem Leuchtturm? Ja. Ach so. Hast du schon mal, haben wir schon mal gebracht. Kann aber sein. Schon lange ist, her, aber den kann man immer loben. Ist okay. Gute Dinge kann man immer wiederholen. Ja. Weißt du, Klassiker werden ja auch immer wiederholt. Da ging es mir eigentlich gar nicht so um diesen Earthcache. Es war eine Steinmine. Also haben sie mal irgendwie Buntsandstein abgebaut. Aber ich stand dann wirklich vor diesen beiden Tafeln, hab die mir durchgelesen, hab mir dann die Fragen durchgelesen. Dann habe ich gesagt, hä? Dann habe ich die Tafel fotografiert, bin dann natürlich wieder nach Hause gefahren, hab dann die Fragen mir ausgedruckt. Weil ich mir das erst die Fragen, dann die Fotos, kannst du ja nicht beides gleichzeitig angucken auf dem Tablet, haben wir gesagt, hä? Dann habe ich es ausgedruckt, beides. Und dann habe ich versucht, die Fragen mit diesen Infotafeln zu beantworten. Und? Ich weiß nicht. Also, bis heute nicht, oder? Studium hat bei mir nicht gereicht. Keine Ahnung. Also Earthcache machen wir mittlerweile kaum noch, weil wir da zu oft enttäuscht werden. Das kann natürlich sein, dass da irgendwie dass ich wirklich zu doof bin, weil es gab genügend Leute, die das vorher gelockt haben. Ja, es gibt auch aber, Foren, wo man das bekommt, die Antworten. Weißt du, also muss denn immer alles so kompliziert sein, frage ich mich. Bei einem Earthcache geht es doch um die Location. Und wenn da wenn da irgendwas steht, ich auf einer Tafel und dann steht halt, der Stein ist 600 Meter hoch. Ja, das würde ich mir auch wünschen. So. Das darf die Frage. Dann kann die Frage sein, wie hoch ist das der Stein? Und nicht so. Ich habe gerade vor kurzem eine Stade gemacht, wo ich gestehe, ich habe die zusammengekluppt aus dem Internet. Da steht auch schon wirklich drin, ich möchte auch, dass ihr euch dafür anstrengen müsst. Ich glaube nicht, dass das der ernsthafte Sinn vom Earthcache ist. Kann sein, vielleicht sehe ich das auch falsch, aber... Vielleicht sehe ich das auch völlig falsch, aber... Du kannst das Ding ja locken. Du musst nicht auf die Freigabe, du kannst es locken. So, und wenn du, selbst wenn du die nicht die richtige Lösung hast, muss der Owner dir helfen, die Lösung zu erreichen. Möchte ich das als Owner, dass ich jede Woche eine Mail kriege? Ja, manche Owner möchten das. Ich habe die Frage nicht verstanden. Ja, möchten manche. Ich habe auch gerade angemacht, wo ich echt mit Heike vorstand und da hast du ja auch keinen Spaß mehr dran. Da liest du die ganzen Tafeln schon, was mich schon echt nur bedingt interessiert. Mich interessiert wirklich die Location, der Blick, das reicht mir. Ich muss kein wissenschaftliches Studium da vor Ort machen. Aber selbst wenn, lese ich die Tafeln gerne ab, um das rauszufinden, was ich beantworten soll. Aber wenn sich dann herausstellt, dass teilweise Fragen drin sind, steht manchmal auch sogar drin, schon in Klammern Internetrecherche, der kommt schon auf Ignore, bevor ich hinfahre. Da habe ich keine Lust zu. Ich will da cachen und mir das vor Ort angucken und mir nicht irgendwas im Internet stundenlang... Aber das ist besinnlich. Sagst du deiner Frau eigentlich nie, wo du podcastest? Oh Gott, stopp. Sie hat hier getwittert hier. Hallo Mausi, ich liebe dich. Ja. Sie hat vorher getwittert hier, mit Kerze, sehr romantisch. Sie weiß nicht, dass hier jedes Mal eine Kerze brennt? Nö. Na Mann. Sie weiß auch nichts über die Dinge, die wir nach dem Podcast machen. Nee, Intim-Piercing-Vibrator, ich meine, da muss man zuhören, wo wir alles gefunden werden drunter. Fiel mir nur gerade auf, dass sie das vorhin getwittert hat hier. Echt? Du folgst meiner Frau? Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Ja. Ich hab euch, es gibt ja auch andere, die haben das ganze Internet im Blick und ich auch. Oh Gott. Hilfe. Aber nochmal zurück zu diesem Earthcache, zu den Fragen. Also jetzt vielleicht nicht auf diesen speziellen gemünzt, aber generell, ich habe so das Gefühl, es geht den Leuten nicht mehr darum, dass man die Dose am Ende oder beim Earthcache gibt's ja keiner, oder dass man den Found bekommt, sondern es geht möglichst den Sucher entweder blöd dastehen zu lassen oder es so schwierig wie möglich zu machen. Ja. Das ist so die eine Fraktion. Dann gibt es die nächste Fraktion, die versucht, mit abstrusesten Challenges irgendwelche Statistik-Bescheißereien oder Dinge zu ja, großartig, zu erzeugen. Und dann gibt es natürlich noch die Fraktion, die das alles lockt, ohne je da gewesen zu sein. Jetzt habe ich mir letztens im Bett mal den Gedanken gemacht, ob das nicht alles ursächlich miteinander zusammenhängt. Muss es doch. Wenn mich ständig einer mit irgendwelchen Scheiß-Statistik blablabla quält, die wenigsten werden es doch ignorieren. Sondern sie biegen sich dann ihre Statistik so zurecht, ja, dass sie das locken können. Passt. Ja? Ja, ich glaube, dass das rückgängig ist. Ich merke das an mir selber. Ich gucke ab und zu mal durch. Du biegst nicht mehr so zurecht. Ja, das ist echt so, ja. Ich gucke ab und zu dann selber mal nach, wenn jetzt in der Nähe keine Caches mehr sind, suche ich mir tatsächlich mal die Mysteries in der Nähe an oder Ratehaken, da sind ja auch die Challenges drunter. Und ganz ehrlich, mittlerweile gucke ich drauf und wenn ich nicht innerhalb von 20 Sekunden verstanden habe, was der von mir will, schmeiße ich das weg. Also ganz ernsthaft, da habe ich überhaupt keine Lust zu, mich dann noch großartig mit zu beschäftigen. Weg mit dem Dreck, fertig. Also wirklich so, ja, du musst und 7 Länder und 8 Sachen und Challenges. Okay. Zack, weg. Alles, was ich erfüllt habe und kann, das mache ich auch und alle anderen schmeiße ich weg. Da habe ich gar keine Lust zu. Tanja, ja, solche Gedanken habe ich manchmal. Ich bin multitaskingfähig. Ich bin nicht nur ein Bewegungsmonster, ich kann auch solche Gedanken. Jetzt haut aber auf, Kacke. Du, ich habe übrigens noch eine kleine Cash-Empfehlung, weil ich hatte zum Thema Mysteries, an dem saß ich echt sehr, sehr lange. Und da saß ich sehr lange, weil ich eigentlich von Heidschnucke 43 schon mal ein Mystery erwähnt hatte, wo mir der Final oder der Gag am Final ganz gut gefallen hat. Und das war bislang bei allen ihren so. Das Teil nennt sich Reuterberg GC3EP5W. Und auch hier ist so ein kleines Gimmick am Final wieder zu finden. Und das macht es für mich eigentlich aus. Weißt du, ein Rätsel, wo du vielleicht jetzt im Winter, wo du nicht unbedingt raus kannst, wo du auch mal die Zeit hast, so ein bisschen zu rätseln, wo so Step by Step. Wo du nicht raus kannst, du Schwuchtelmann. Komm, wer hat kühl ist oder was? Ich hau dir gleich ein paar rein. Wer hat mir denn heute erzählt, es hat so geregnet? Ja. Oh, ich habe Angst, dass ich noch kleiner werde, ich gehe nicht raus. Nicht, weil ich kleiner werde, ich bin im Auto gefahren, habe gedacht, ich sauf da ab auf der Straße. Echt. Der musste mal das Cabrio-Dach zumachen, mein Alter, Gott. Alter, heute war aber wirklich, das war schon. Boah. So. Und da kommst du so Step by Step weiter und dann hast du am Final aber auch nochmal was, was sich auf diesen Cache oder auf den Lösungsweg bezieht. Also Empfehlung von mir hier in der Gegend, wer es machen möchte, Heidschnucke 43. Heidschnucke, hört sich das jetzt männlich oder weiblich an? Der Diona kann man mal, wenn in einer stillen Winternacht, bisschen grübeln, wo die Lösungen für die Mysteries so sind. Lohnt sich. Übrigens würde ich bei dem Earth Cache nicht zurückgehen. Wenn ich beim Earth Cache bin und dann diese scheiß Fragen nicht beantworten könnte, aus irgendwelchen Gründen, ich würde mir bis zum Erbrechen vom Owner helfen lassen. Ich nicht. Ich schreibe nie die Owner an. Das sind schon immer, meistens sind das Leute, die wollen dann auch Post haben. Deswegen kriegen sie schon keine von mir. Da bin ich dann pissig. Ich gehöre leider nicht zu denen, die sich dauernd selbst loben. Ich habe auch Scheißseiten und die habe ich auch. Und da werde ich pissig. Gerade weil der scheinbar Kontakt sucht, schreibe ich jeden an, aber nicht den Owner. Wie machst du es denn mit dem Earth Cache? Da schreibe ich den Vorfilm an. Ja, nein, nein, die Fragen musst du ja beantworten. Ja. Ja, also so, da muss ich ihm eine Mail schicken, aber ich muss ihn nicht dazu befragen vor, wenn ich mir nicht sicher bin. Dann kann ich auch einen anderen fragen. Nö, ich schreibe mir nur eine Mail, das sind so meine Antworten. Wenn die nicht richtig sind, sag mir doch den Lösungsweg. Den Lösungsweg ist auch gut. Ja, einfach von der Tafel abschreiben. Ich habe übrigens noch mal, ich gehe auch mal wieder auf ein Event jetzt. Nein. Doch, ich habe mich, bei den anderen habe ich mich jetzt alle so ein bisschen abgesagt. Ich habe auch gar keine Lust mehr auf Events, weil da werden eben, ne, hauptsächlich liegen da Schwänze auf dem Tisch und da habe ich echt keine Lust mehr zu. Aber es gibt jetzt das. Also nochmal, Jörg, wenn du in so einen Swingerclub reingehst, ja, nur weil da ein Auto mit einem TB vorsteht, ist das gegen Geocaching-Event. Wenn da Schwänze auf dem Tisch liegen, dann hat das andere Bewandtnis. Nein, aber es ist wirklich sowas von Schwanzvergleich geworden mittlerweile, diese Events. Mach aber auch eine subjektive Ansage, alles falsch, ist mir egal, ich gehe immer nicht hin. Aber erster Gestag, der Wintergrill-Event, da gehe ich tatsächlich mal hin am 10. Januar. War doch am 10. Januar? Ich glaube ja. Es ist nämlich mal so ein bisschen, das ist für mich ein schönes Event, weil erstens bin ich ja, wie gesagt, gerade so 10 Jahre jetzt auch dabei. Nochmal, wann ist das am? 10. Januar, glaube ich, war das, ich gucke gerade nach. Ach so. Und das war da, wo das stattfindet, da haben wir damals nach dem Lehr auf Cerberus, den ich dann vor fast genau 10 Jahren gemacht habe, haben wir da zum Abschluss gegrillt. Deswegen hat er irgendwie was so Romantisches für mich. Da muss ich echt vorbei. Vor 10 Jahren. Und da habt ihr vielleicht eine Wurst noch eingegraben und jetzt ist da ein Wurstbaum gewachsen? Nee, aber es war der erste Cache damals, der echt anspruchsvoll war. Das waren 5 Fünfer. Und wirklich der erste, der so richtig was das in sich hatte. Und das so mit dem Team, da hatte noch keiner 100 Funde damals. Und die sind heute alle noch dabei. Und das ist irgendwie so, ja. Ab 13 Uhr für sie geöffnet. Genau, 10.01. ab 13 Uhr grillen die da auf. Ja, das ist aber auf der anderen Seite, ne? Ich war bei Lea auf Cerberus. Ach, genau. Wieso auf der anderen Seite? Das ist oben auf dem Parkplatz. Da ist ein Grillplatz oben. Das ist nicht die andere Seite. Sag mal, verwechsel ich den Cache jetzt? Ja. Gießtag, Lea. Oder sollte ich mich vertun? Ich meine, das ist direkt da am Lea auf Cerberus. Aber selbst wenn, es ist da an der Ecke und deswegen. Hat das was für mich? Nee, Heiligmorgen ist für mich, das Heiligmorgen-Event, ganz ehrlich, das ist mittlerweile schon fast so ein Mega geworden. Du kommst da im Dunkeln an, du siehst sowieso keinen und eigentlich habe ich da manchmal auch das Gefühl, das ist gar nicht böse gemeint, aber dass das auch nur noch so ein, da muss ich unbedingt dabei gewesen sein, Event ist. Da habe ich keine Lust zu, da habe ich auch keinen, da habe ich selten Ruhe, mit mir in einem zu unterhalten, weil ich in dem Dunkeln da kaum was sehen kann. Dann kommt auf jeden Fall die Polizei vorbei, weil man da eh nicht grillen darf. Weiß ich nicht. Kann man besuchen, vor allem wenn man das noch nicht kennt oder so eine Events gut findet, das kann ich schon nachvollziehen, aber für mich ist es nicht wirklich was. Ja. Also ich war da bis jetzt, ich glaube, ich schaff's auch nicht. Na, muss ich mal überlegen, ob ich da hinkomme. Ich fand's immer ganz witzig, weil es einen speziellen Flair hat, im Hafen zu sein. Ja. Also wenn ihr da hin wollt, das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich glaube, beim letzten Mal kam dann auch so ein... Ja. Fährst du hin diesmal, oder? Nee, weiß ich noch nicht. Mir ist es echt zu voll geworden. War am Anfang Krümel schön, aber das jetzt, du kommst gar nicht mehr am Parkplatz. Das ist echt kurz vor Mega. Da kann ja keiner was für. Also ich werfe jetzt auch keinem irgendwas vor, um Gottes Willen. Aber ich finde, das hat den Flair dadurch verloren. Ja, es ist schon voll. Aber wenn du dann da so stehst, also... bei uns, was wollte ich sagen, beim letzten Mal hat da gegenüber so ein Schiff angelegt. Nee, das war beim vorletzten Mal. Oder war das letzte Mal? Hatten wir da so Winter? Oder war das vorletzte Mal? Letztes Mal war auch ganz schön kalt. Da habe ich, glaube ich, bei war kalt, aber Pixel kein Schnee. Am Grill gestanden und immer die ganzen Würste gegessen. Lagen da die Schwänze auf dem Tisch? Nee, da nicht. Das kann da nicht, weil da ist ja dunkel. Also pass auf, da war die Elbe, also dieser Hafen so halb zugefroren, also mit Eis schon. Und dann kam so ein Schiff beleuchtet daran. Auf der anderen Seite haben sie noch ein Schiff entladen. Das hat ja schon einen speziellen Flair. Dann bringt ja immer einer so einen kleinen Weihnachtsbaum beleuchtet mit. Ja, klar. Und einen besonderen Flair hat es dann auch immer, wenn die Polizei da mal kurz vorbeikommt, ein bisschen Blaulicht. Vorletztes Jahr. Das ist eigentlich schon okay. Ansonsten. Also ich mag das Event auch. Also es ist mir nur zu voll. Also definitiv. Das ist mir, und an der Stelle auch, das ist mir einfach zu überlaufen mittlerweile. Das hat für mich so einen ähnlichen Effekt, wie ich die Nordseetaufe, die ersten 2 oder 3, sehr gern mitgemacht habe. Und als es schon das zweite Schiff war, wurde das für mich schon schwierig. Weil mir das einfach dann geht mir genau dieser Flair verloren, dieser gemütlichen Gruppe, die da unterwegs ist, weiß ich mal. Kann ich nachvollziehen. Ich glaube auch, was dich an diesem Event stört. Das Optimalste wäre, wenn es dann eine größere Beleuchtung wäre. Also du stehst da wirklich, siehst nicht viel. Manche haben ihre Taschenlampen auf, manche nicht. Jeder bringt irgendwie ein bisschen was zu essen mit. Das ist alles ganz toll. Aber dadurch, dass du die Leute erst so im Abstand von 3 Metern so genau erkennst, weil ja auch alle vermummt sind, weil es kalt ist, hältst du dich praktisch in deiner Gruppe auf. Das ist so, als wenn wir beide jetzt zum Event gehen und dann quatschen wir die ganze Zeit. Und dann kennst du vielleicht noch den... Und den, aber da hinten möchtest du jetzt auch gerade nicht hinlaufen, weil hier ist noch warm und da hinten nicht. Das hat überhaupt nichts mit dem Event zu tun. Es ist einfach der Location und der Zeit geschuldet. Ja. Ich kann jeden verstehen, der da gerne hinfährt. Ich finde das auch eine geniale Idee. Also den Ansatz fand ich damals schon echt eine geniale Idee. Mhm. Und die machen es auch jedes Mal top. Also da ist ja, aber... jeder bringt Grill mit. Es wird dann aber auch so, das ist immer das Problem bei diesen Größen, weißt du? Dann werden es immer größere Grills und dann bringt noch, also jeder will irgendwie auffallen wieder. Das ist ja auch so Geocaching-like. Und das macht es bei mir, glaube ich, schwierig mittlerweile bei diesen. Bei Mega verläuft sich das schon wieder, weißt du? Aber bei diesen Normal-Events, die dann so groß werden, die dann so 150, 200 Leute irgendwann zusammenkriegen, da will dann auch jeder wieder was Besonderes darstellen. Und dann wird das so eine. Das ist so ein bisschen wie Zirkus fast. Also lange nicht alle oder so, aber mich, naja gut, also man kann hingehen, das macht auf jeden Fall Spaß und wer es noch nie gemacht hat, sollte sich es auf jeden Fall mal angucken, ohne Wenn und Aber. Genau, ich wollte jetzt übrigens nochmal sagen, dieser Lea auf Cerberus, also das ist eine bisschen andere Koordinate meiner Meinung nach. Also, ja, aber nicht weit. Ja, weit nicht, also weit, was ist weit in der Nähe von Geesthacht? Ich habe mich nur gewundert, dass da hinten so ein, also auf dem, wo das Event ist, ja, auf dieser Karte, dass da hinten noch so ein kleiner See mit drauf war. Und den konnte ich mich gar nicht dran erinnern. Ich weiß, dass wir aber nach dem Event, das ist nicht weit, da sind wir vielleicht 5 Minuten, wenn überhaupt, gefahren. Und dann sind wir oben auf den Berg zum Grillen. Da ist nämlich so eine öffentliche Grillstelle, wo der Grill fest montiert ist. Und da habe ich nämlich meinen Geburtstag da gefeiert. Okay. Nach dem Lauf Cerberus. Ja, das ist alles, ist ja auch alles super. Es gibt da noch so ein anderes Event, das will mir jetzt nicht ein. Es gibt das Heiligmorgen-Event und dann gibt es noch Silvester irgendwas. Das finde ich übrigens auch immer ganz toll in Hamburg, wenn du auf der anderen Seite des Hafens stehst und in Hamburg City oder auf dem Markt schießen dann ihre ganzen Silvesterböller hoch. Ein schöner Ausblick auf die Stadt, bis dann Kiki seinen Böllerwagen anmacht. Und dann guckt wahrscheinlich die ganze Stadt in den Hafen rein, was da wohl los ist. Es kommt wieder, ich muss mal im Chat eingehen, weil wir noch bei dem ersten sind, vor dem Silvester, also bei dem Heiligmorgen. Ich widerspreche dir ungern, aber du erst, ich glaube, die bringen das alle gerne mit. Ja, die bringen das alle gerne mit. Aber ja, sie stehen auch gerne alle irgendwas Besonderes da. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Das mache ich doch nicht anders. Aber wenn das 200 Mann machen, ist mir das zu viel. So einfach ist das eigentlich. Also mir geht's da gar nicht drum, irgendwen schlecht zu machen oder so, sondern ich, aus meiner Warte, zu viele Menschen, die alle Individualisten sind und die auch alle gerne im Vordergrund stehen. So. Da gehöre ich genauso mit zu. Aber für mich ist es halt einfach zu viel. Deswegen, ich finde das Event klasse. Mir ist es zu groß, deswegen gehe ich nicht mehr hin. Früher fand ich es besser. Aber jeder, der sowas gerne macht, dem kann ich es nur empfehlen. Also überhaupt keine Frage. Ich glaube, der Sinn ist natürlich auch, dass wir damit, oder dass die Hamburger Geocacher plus Umkreis, die kommen ja jetzt mittlerweile, ja, die kommen schon, ich glaube, aus Hannover, aus Bremen und so weiter. Also, weiß ich nicht, 150 Kilometer Radius kann man ziehen, dass sie damit das Weihnachtsfest so einläuten. Dann sieht man halt noch ein paar Leute, mit denen man vielleicht zu tun hat oder auch nicht zu tun hat. Dann kann man noch ein bisschen schnacken. Als Neuling bei diesem Event würde ich sagen, wenn du nun gar keinen kennst, dann tust du dich extrem schwer. Es sei denn, du bist echt... Das ist aber, ja, aber das ist mittlerweile auf allen Events. Ja, aber da tust du dich noch ein bisschen schwerer, weil du... Ja, ganz im Ehrlich, ich glaube, gerade auf den Hamburger Events ist es tatsächlich nicht so. So spröde die Hamburger sonst sind, oder die Norddeutschen allgemein, ja, sind, gelten ja eh schon ein bisschen als Abfall. Gerade beim Cachen kann ich das tatsächlich nicht sagen. Wenn du da hingehst und irgendeine du bist sofort im Gespräch. Die nehmen, also das muss ich tatsächlich zugeben, die nehmen dich da auf. Das ist so. Da staune ich immer wieder drüber. Aber, also ernsthaft, das ist, da kommst du ja immer vor, also weiß ich nicht, das finde ich schon sehr herzlich. Also mein Problem ist einfach, ich habe auch gar keine Lust. Ja, kommt an, wen du da gerätst. Aber würdest du einfach so einem Event, wo du nicht genau erkennen kannst, erst 3 Meter vorher, wer das jetzt ist, irgendwelche Leute anquatschen? Das machen die da, ja. Okay. Das funktioniert also erstaunlicherweise auch recht gut. Also wie gesagt, das geht mir auch gar nicht gegen das Event. Ich bin auch das schlechteste Beispiel, weil ich schon von Events sowieso nicht so der Burner für bin. Ich weiß auch gar nicht, was ich auf diesem Event soll. Was soll ich mich da noch halten? Also wirklich, über Cachen, die cachen sowieso ganz über anders als ich. 10 Jahre Geocaching. Ja, aber die cachen tatsächlich, die cachen wirklich die meisten ganz anders als ich. Und die wenigsten, oder sehr wenige sind auch wirklich in der Lage, mal außer über Cachen was zu sprechen. Ja, das... Das ist auch nicht böse gemeint, sondern das ist einfach so. Da muss ich sagen, also in dem letzten Mal, wir treffen uns da immer mit unserer Clique, unserer Gang, sage ich mal so. Wir unterhalten uns eigentlich wenig über Geocaching. Mhm. Was wir beim letzten Mal gemacht haben, war tatsächlich mal diese Dein-Mutter-Tour irgendwie so ein bisschen einzugrenzen, wann und wo wir hin wollten. Das war, ich glaube, der einzige Geocaching-Content. Ansonsten bringt der eine wieder Haschkekse mit, der andere ein paar Brezel und dann reden wir über Gott und die Welt. Und ganz ehrlich, wenn so ein Schiff anlegt, ist das schon toll. Ich lache mich sowieso gerade tot. Also, dass ich ein geselliger Typ bin, halte ich aber für ein großes Gerücht, liebes Vierweib. Techel sagt es leider so beim GC-Event. Nee, ist nicht so. Ich habe auch Events kennengelernt. Das war so ein Familien-Event irgendwo in Bielefeld, das es gar nicht gibt. Und da, ganz komisch, da wurde kaum über Geocaching gesprochen. Hast du irgendwelche Leute da beim Essen und Trinken getroffen? Und das Gespräch war so über sonst was. Aber ja, nicht Geocaching. Und das fand ich super angenehm, weil auch Geocaching finde ich okay, natürlich das auch drüber zu reden. Aber ich finde es immer schwieriger, so länger es dieses Hobby gibt. Weil wenn ich da bin, und jetzt kommt einer, der 2 Jahre dabei, dann sprechen wir einfach beim Cachen von völlig verschiedenen Welten. Also da ist fast keine Gemeinsamkeit, weil ein ganz anderer Suchhorizont oder wie soll man das nennen, da ist. Also Dr. schwierig. Light sagt, wir reden eigentlich nur über Weiber. Kennst du eigentlich das, was Hayo sagt? Kennst du eine Bottle Party? Was ist eine Bottle Party? Da kommt man dann mit anderen in Bottle Party? Ja, brauchst du gar nicht. Weißt du, das ist wieder so mit Ringelpiez und Anfassen. Da laufe ich immer, wenn es solche Events gibt. Also für mich ist das nichts. Das liegt aber an mir und nicht an den Events. Da gar keine Frage. Übrigens, irgendeiner hat Drogen genommen hier. Auf Twitter lese ich gerade, dass wir gerade wieder senden und heute wieder ein Ohrenschmaus sind. Oh Gott. Der muss zu dicht an der Kerze gesessen haben. Vielleicht auf der Kerze. ja, in der Tat ist das, jeder bringt seine Flasche mit. Wir haben schon gelobt und beleidigen den doch, also ob das nein, klug ist. Hier ist ja einiges Show, das wissen wir ja. Übrigens, mein schönstes Event, das hatte ich mal erwähnt, hatte ich in Aschaffenburg. Auch so, das ist, sollte man vielleicht öfters machen. Du warst ja auch begeistert von deinem Istanbul-Ausflug. Oh, Istanbul war schön. Du triffst dich halt mit Leuten, die du gar nicht kennst, und dann macht so ein Event auch durchaus Spaß, weil, ja, weißt du weißt halt, du kennst hier alle Typen. Du weißt, mit dem schnackst du über das, mit dem schnackst du lieber gar nicht, mit dem machst du einen großen Bogen. Aber da, das könnte ich mir auch nochmal vorstellen. Wenn ich so durch Deutschland, da mache ich meine eigenen Tracer-Events. Ist das nicht cool? Tracer also, 1? Ich wollte gerade sagen, am Currywurststand? Also, ganz ehrlich, durch Deutschland Urlaub, das finde ich auch mittlerweile die Idee. So, das mache ich ja ab und zu, dass ich tatsächlich während Heiges Studium bin ich ja öfter mal am Wochenende tatsächlich. Weiß ich, nach Göttingen war ich mal bei Hattie da auf dem Event oder irgendwo hin. Das hat echt Spaß gemacht. Das fand ich dann auch spannender, weil immer neue Leute da waren. Wenn ich jetzt hier auf so ein Hamburger Event gehe, dann kenne ich 90% der Leute, von den Alten zumindest, klar, die Neuen kennt man auch nicht so. Und dann ist das, ich finde mal sehr langweilig, aber da ist ja nichts Neues so in dem Sinne, weißt du? Dann sind da natürlich auch welche bei, die man jetzt vielleicht nicht so unbedingt sehen möchte. Das ergibt sich über 10 Jahre, hast du einfach nicht nur Freunde, so. Und erst recht nicht, wenn du irgendwie den Kopf rausstreckst, ob du nur Filme machst, ob du einen Podcast machst, also Blog schreibst, egal. Dann hast du immer auch welche, die dir das neiden und dann böse auf dich sind. Und dann ist das so, ach, das ist dann auch anstrengend. Ich überlege tatsächlich mir diese Endausscheidung von dem Cash des Jahres da anzugucken. Da bin ich leider nicht da. Aber, weiß ich auch noch nicht. Ich bin deswegen noch lange kein Fan von dieser Geschichte. Ich halte da immer noch nicht so viel von, aber ich hätte es mir gerne mal angucken, wie das da so abläuft und wer da so als Erster wird und so. Hab das dann auch überlegt und dann habe ich überlegt, gut, dann fährst du hin, gucke ich mal, wer ist so alles da. Dann weiß ich so schon, welche Gruppen sich wo bilden werden und dann weiß ich, weiß es noch nicht. Aber ich, wie gesagt, bin auch nicht der Typ für Events und das liegt auch nicht an den Events, sondern deutlich an mir. Sascha hat uns gelobt. Sascha... Brav, da haben wir auch genug für bezahlt. Wir lieben dich. ganz ehrlich, ich war jetzt auch vor kurzem in München und hatte da jetzt auch mal irgendeinen Cash in der Nähe des Hotels gemacht. Mhm. Ich konnte leider da nicht, hatte auch irgendwie mal eine Einladung zu einer, ich glaube, Verigo-Tour oder Nacht-Cash-Tour. Ja. Das ging aber nicht, weil ich da total verplant war. Aber so ein Event, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich überlege das mal. So, ich mache das einfach. Also ich fand das gut. Also gerade in der Türkei, da wo wir da zu 5 oder 6 saßen, Deutsche, Österreicher und Türken, also auch ein geiler Mix da vor Ort. Das hat mich, also hätte ich vorher nicht gedacht, ich habe auch gedacht, oh, wieder so ein Winke-Event da. Nee, wir haben da glaube ich 3 Stunden zusammengesessen, bis auf der Österreicher, der war auf Punkt aus. Also der hatte alles durchgeplant vom ersten bis zum letzten Tag. Aber erst saßen wir gemütlich zusammen. Das war. Da kommen ja auch die Führer her. Das war echt eine wirklich war eine tolle, tolle Geschichte. Aber jetzt will ich diese 2 Caches noch loben, hab, genau. Bevor wir die nachher vergessen. Das eine ist GC4QNBX. Nochmal, GC4QNBX, der stille Ort. Was heißt das denn jetzt? Ja. Bei toller Johann. Ich mach's kurz, scheiß Cache, aber machen. Wirklich, wirklich machen. Der ist richtig, richtig gut. Und dann habe ich noch... Stopp, du musst den Ona auch immer sagen, der heißt Toller Johann. Echt? Das habe ich gar nicht gesehen. Und dann habe ich noch... Ich merke mir Ona, das glaubt mir auch immer keiner, ne? Aber ich logge die Caches und weiß tatsächlich da immer noch nicht, wer der Ona ist. Das ist mir sowas von... Oh Gott, ich habe das bei meinem auch gar nicht gemacht. Da muss ich... da müssen wir gleich nochmal nachfragen. Warte, einen habe ich jetzt noch. GC4WYJR. Nochmal, GC4WYJR. Der heißt Schneewann-Versteck. Und ist ebenfalls ein Scheiß-Cash. Also unbedingt machen, der ist wirklich, die beiden sind großartig. Wer Humor hat, der ist bei diesen beiden Caches absolut an der richtigen Stelle. Und ich kann es kaum glauben, wir sind auch über 2 Stunden. Ich habe jetzt alles aus meinem OneNote raus. Hast du OneNote. Übrigens, der letzterwähnte Cache von dir ist, der ist von Römig 14. Oh, habe ich wieder vergessen zu sagen, ja. Ja, genau. Und ich finde übrigens den Namen auch nicht schlecht. Was ist denn ein richtig guter Scheiß-Cache? Der Cache ist gut, das Thema ist scheiße. Also wörtlich zu nehmen. Und dabei zwinkert er mir zu. Also, ja, der ist wirklich großartig. Also, wen habe ich in Istanbul? Big Jürgen? Big Jürgen? Big Jürgen kenne ich nicht. Ist das der Bruder von dem schönen Sven? Nee, BTJG Jürgen. Nee. Was ist das denn? Jetzt drücke ich einmal auf geocaching.com, dann ist der Service nicht da. Ich bin auch seit 2004 dabei, da hätten wir da zusammen feiern können fast. Also das TB-Hotel, was ich vorhin erwähnt hatte, ist von Poilettentapir, was ja irgendwie zu deinem scheiß Hauscache aufpasst. Ich find's aber witzig, auf diese Namensumstellung, weißt du, ich bin so fantasielos. Ich schreibe einfach ein doppeltes R rein. Aber Poilettentapir, da musst du auch erstmal drauf kommen. Den habe ich aber auch schon öfter gelesen. Übrigens steht da gerade so schön, der Jörg geht bald mit dem HSV als Dino unter. Das ist gar nicht so abwegig. Ich habe echt so im Moment tatsächlich mal so ab und zu Überlegungen, ob ich dieses Hobby wirklich weiter betreiben möchte, muss ich gestehen. Wo steht das? Irgendwo mitten im Chat war das drin. Da ist was dran. Manchmal zweifle ich wirklich, ob das noch mein Hobby ist. Also so manche Sachen, so wie der fragt, ob er diese Dinger loggen darf, weil er sie gelöst hat und so. Das sind so Tage, wo ich auch denke, ach eigentlich. Ich merke auch, dass ich unfair werde zu Caches. Also wo ich welche mache, die sind eigentlich gut und ich finde sie, ich langweile mich trotzdem. Und das liegt wirklich an mir, ist meine Schuld, eindeutig, Punkt. Also ohne jedes Wenn und Aber. Weißt du, was ich mir immer denke? Ich habe manchmal auch diese Gedanken, aber dann sage ich mir einfach, irgendeiner muss den Behindertenbus ja auch fahren. Ja, also, das stimmt. Ich mag auch unseren Podcast und solange es noch so den einen oder anderen User gibt, die ich dir vorhin erwähnte, solange müssen wir den auf jeden Fall weitermachen, alleine schon, um denen auf den Sack zu gehen. Nicht, dass jetzt von der Brücke springen, nein. Ich habe auch wieder einen Cache gemacht. Ich hatte ja frei wieder, Donnerstag, Greisentag. Ja. Und habe dann mal wieder ein Müsvi gemacht. Ein Müsvi oder ja, ein Mystery? Nee, Müsvi. Ein Mistvieh. Der heißt übrigens Mistvieh. Für mich ist er mal Müst. Also Geralt. Ja. Ich habe also Cash von Geralt gemacht. Ja. Bin ich Mikro Extended Version. Ich bin doch. Oh, bei Regen. Ja, das war aber gut, weil dadurch, also erstmal war es morgens, es war durchgängig den Tag Regen. An der Autobahn. Nee, der ist ja einfach. Warte mal. Der vom Einkaufszentrum. Der vom Einkaufs... In Oststeinbeck? Ist das Oststeinbeck? Real? Ja, kann sein. Achso, den gibt's wieder? Gut, okay. Weißt du, wer das ist, der so unten... Ja, im Bahnhof? Nee, das ist ein anderer. Den nicht? Nein. Da, wo die Einkaufswagen sind, ist der. Ja, das meine ich doch. Das ist doch kein Bahnhof. Ja, das nennt man Einkaufswagenbahnhof. Ach so, oh ja, dann ist er das. Oh Gott, jetzt haben wir ihn gespoilert. Ich fand das ja witzig. Also, ne, haben wir nichts gespoilert. Also, den haben mich die Polizei rausgeholt, weil ich den abends gemacht hatte. Da war die Baustelle irgendwann. Was machen Sie hier? Und der hat 1007 Favoritenpunkte. Echt? Ja. Und ich stand da und dachte, oh, der ist auch gut. Alle Hassmails an Jörg schreiben über den Podcast weiter. Danke auch. Nee, also ich stand da und hab. Also ganz ehrlich, das ist, also Gott sei Dank, Gerald kennt mich, der weiß, dass das Gott sei Dank nicht gegen ihn geht oder gegen seine Caches insgesamt, um Gottes Willen. Aber bei dem Cache habe ich mich ehrlich gesagt schon gefragt, und wie bitteschön soll ich den, da bin ich zu dumm zu. Da wäre ich auch ohne Hilfe hätte ich den in 10 Jahren da nicht rausgekriegt. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommen soll, es geht völlig an mir vorbei. Aber komplett. Ich weiß auch nicht. Was war denn das Problem jetzt? Abgesehen davon, dass es so muckelig mir war, dann regnete es noch, es war siffig und es klemmte dann auch noch zu guter Letzt. Also jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sagen, ein Mistvieh-Cache ohne Muckel, das habe ich noch nie erlebt. Nee, die liegen alle so. Das kommt auch nur dazu. Das ist so eine persönliche Sache. Ich mag das nicht so gerne, aber da habe ich schon mittlerweile keine Schwierigkeiten mehr. Und das ist nicht das Problem. Mein Problem bei diesem speziellen Cache war wirklich, dass ich habe es dann getwittert, ob irgendeiner mir helfen könnte. Und dann habe ich auch tatsächlich einen gehabt, der mir das beschrieben hat, wie man es macht. Und ich musste noch zweimal nachfragen. Und dann hatte ich das Ding endlich offen und habe da gestanden und echt gedacht, hier hätte ich ein Jahr stehen können. Das hätte ich nicht, niemals. Nun kam dazu, dass auch die Einkaufswagen komplett voll waren. Leute, schenkt uns bitte nichts mehr zu essen, schenkt uns Bildungsgutscheine. Ja, nee, die helfen bei mir nicht Wir brauchen das. Nee, die helfen bei mir wirklich nicht mehr. Also das war wirklich, ja. Also man muss ganz ehrlich sein, ich hatte mich vorher über diesen Cache informiert. Miss Marple hat sich einen abgefummelt. Also Miss Marple, ich weiß, dass wir einen erotischen Podcast machen, aber das kannst du doch nicht während des Podcasts machen, bitte. Der magnetische Nordpol ist relativ muggelfrei. Das würde ich nicht so betonen, weil die einzelnen Stationen da schon da liegen. Der magnetische Nordpol ist nicht muggelfrei. Der Cache, sehr großartig. Das ist so, Luis, jetzt nimmst du mir bitte nicht übel. Wer ist wo? Nein, ich wusste heute so. Ich habe heute den Podcast mit Luis im Podcast Hamburg hier gehört. Nicht beim Angeln, stimmt. Und Luis erzählte so aus seinem Leben. Und erzählt unter anderem auch. Also, dass er also ungern ja anruft und auch alles probiert. Den habe ich mit ihm zusammen gemacht. Und am Ende habe ich erst mitgekriegt, an jeder Scheißstation hat der schon gewusst, wo die Verstecke lagen. Von wegen, der ruft nur an, wenn es gar nicht anders geht. Da kann ich mich echt noch gut dran erinnern. 2-3 Mal kamen wir ins Hapern. Und Luis wusste immer ganz genau plötzlich, wie es geht. Wenn der das nicht alles vorher gewusst hat, dann weiß ich alles. Nö, da hat er ja nicht angerufen. Ja. Da hat er sich vorher informiert. Das war herrlich. Da musste ich heute, ich habe auf den Boden gelegen, als ich das erzählte im Podcast so richtig schön. Also er hat heute sich im Podcast schon sehr gut verkauft, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und da musste ich gleich an den magnetischen Nordpol denken. Den haben wir nämlich zusammen mit dem Blinker gemacht. Was mich auch immer, wenn ich auf diese Mistvieh-Caches gehe, die in Hamburg liegen und die an der Autobahn liegen, die haben echt eine hohe Favoritenanzahl. Ja. Aber es gibt von ihm auch die Kirche zu Pattensen. Oh, geniales Teil. Das ist, also ich finde, eins der am besten von ihm funktionierenden Dinge. Ja, finde ich auch. Bis auf den wie heißt denn der andere noch? Down Under. Ja, den finde ich persönlich am besten. Ja, aber das Teil ist, also die Kirche rangiert bei mir ziemlich weit oben. Aber das ist, den mochte ich deswegen so weit. Das war für mich erstmal, da bin ich relativ alleine noch. Ja. Das kriege ich gelöst, das kriegt man hin. Das fand ich so genial. Also, ja, und du siehst auch noch was, weil das ist die Kirche selber. Ja, find ich durchaus ein Highlight. Ja, absolut. Aber das Versteck ist natürlich auch wieder allererste Sahne. Aber du siehst wieder Hamburg und außerhalb von Hamburg. So viele fahren da nicht hin. Ja, der hält sich mit den Favoritenzahlen so ein bisschen zurück. Absolut. Ja. Ja. So. Sind wir schon über 2? Wir müssen unter 3 Stunden bleiben. Ja, wir haben über 2. 2:10. Das kostet uns immer so 10 Minuten bei Auphonic, die haben wir aber noch locker übrig. Ich habe da irgendwann mal 10 Stunden gekauft. Das reicht noch eine Weile. Genau wie Mixerlehr haben wir ja auch noch ein bisschen. Sonst schick mal ein paar Kekse hin. Guck mal, da ist es auch. St. Gertrud Pattensen. Ja. Ja, das ist auch echt ein Geheimtipp. Also absolut, der Cache ist großartig. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber der war jedenfalls großartig. Doch, den gibt's noch. Weil wir waren da letztens, haben meine Frau und ich unser Weihnachtsessen da gemacht. Was sich ja immer verteuert, weil man ja einen Babysitter braucht für die Zeit. Und dann haben wir da geparkt und ich ließ es mir nicht nehmen, nach dem Final nochmal kurz zu schauen. Alles in bester Ordnung. Das mag ich halt so an diesen. Gerhard baut halt viel mit Metall. Das rostet nicht, das muss er, er muss es wahrscheinlich schon warten. Aber das hat alles Hand und Fuß und das mag ich einfach. Ja, ich persönlich absolut. Kann das nicht. Und das ist mein tiefster Respekt. Guck mal, wir hatten auch noch überlegt, dass wir mal wieder was Outdoor machen müssen. Ja. Die Folge hat uns ja damals auch ganz gut gefallen. Ich lese gerade, wann gibt es denn mal wieder Tracer in Gefahr, fragt Miss Marple. Oh Gott. Du, wir haben da uns schon was ausgedacht. Dafür müsste es, das haben wir dieses Jahr irgendwie nicht hingekriegt. Es müsste ein bisschen ein bisschen wärmer sein. Das weil ist ein bisschen frisch dafür im Moment. Und ich habe heute gerade vorgeschlagen, Jörg, wir müssten mal wieder raus. Wir hatten ja auch mal vorgeschlagen, wir fahren auch gerne zu jemandem nach Hause und machen da den Podcast. Aber da kam auch nie, selbst mit Nacktputzen kam da keiner an. Und plötzlich meldete sich keiner mehr. Stimmt, kann ich mich auch erinnern. Das wollten alle nicht. Down Under fand Bullenherde nicht so doll, das erstaunt. Naja gut, ich meine, wer einen Knight Rider legt, ne? Ja. Das ist aber auch Klagen auf hohem Niveau. Also Down Under fand ich persönlich, also was ich also abgesehen von Mistfies, was ich an Caches immer ganz toll finde, sind immer, also für mich sind immer 2 Sachen entscheidend, dass ich echt begeistert bin. Entweder er überrascht mich, das kann noch so einfach gelöst sein, ne? Zum Beispiel gestern habe ich einen gefunden. Da gingst du um einen Baum rum und da hing der Cache. Das war nicht zu übersehen. Aber es war ernsthaft ein so ein Wanderstiefel am Baum. Das sah so geil aus, weil der war mit dem Fußspitze da oben, mit der Öffnung nach vorne und da steckte die Dose drin. Und das ist ein Cash, da stehe ich vor, dem würde ich fast einen Favoritenpunkt geben, weil der hat mich einfach überrascht. Das finde ich geil. Dann gib ihn noch. Oder es ist so einer, der so abgewichst ist, dass die Muggel also drüber laufen, gegenlaufen oder anfassen und es nicht mitkriegen. Und das ist bei Down Under so geil. Der so geil diesen Final integriert hat, dass du den also öffentlicher geht's ja gar nicht mehr bei dem. Mir ist letztens einer aufgefallen, der ist aber leider noch gesperrt, den wollte ich unbedingt mal machen. Der nennt sich Freche Göre, liegt in der Nähe von Bremen bei Stur. Liest sich sehr interessant. Hat natürlich wieder exakt 999 Favoritenpunkte. Das wäre es jetzt natürlich. Da den Tausender zu setzen. Den Tausender zu setzen, aber das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Doch, kannst du jetzt machen. Nee, der ist ja temporary disabled. Ja, macht doch nichts. Als wenn das irgendwie stören würde. Ja, pass auf. Ich log jetzt einfach. Ich log jetzt einfach. Habe vor, dem demnächst zu machen. Ich log jetzt schon mal. Beste Grüße. Welcher war komplett? Ach, der letzte Friseur von der Autobahn. Ja, der war nun. Den kannst du vergessen. Nee, aber finde ich gar nicht. Den fand ich zum Beispiel auch so beknackt, dass ich ihn wieder gut fand. Der letzte Friseur vor der Autobahn, dann könnte ich Bullen. Das war doch das Ding, das da so im Baum so hing. Ja, ne? Ja, den könnte ich Bullen heute noch einen reinhauen dafür. Da sind wir extra vom Rückweg, vom Mega. Musst du machen. Ganz toll. Zu dritt dahin gefahren und denken, jetzt kommt ein Wunder, was kommt. Weißt du, dann bauen sich ja auch die Erwartungen so auf. Ich habe ja Bullenherde auch immer zu hoch eingeschätzt. Ich dachte mal, diese ganzen, das Gegenmu und so, wir alle von ihm, sind's ja gar nicht. Das waren ja verschiedene Owner scheinbar. Wo? Da gibt's doch bei Bullenherde in der Ecke immer das Gegenmu, da gibt's doch irgendwie so 3-4 Mu Nachtgäsche, so Ochsenweide bei Nacht und so. Nö, manche sind von ihm und das Gegenmu ist aber ein Zusammenschluss der, ich weiß gar nicht, ob der noch aktiv ist, verschiedener Lüneburger Cacher, wo aber jeder eine Station gemacht hat. Diese 3-4 Nachtcaches, die da lagen, die fand ich auch zum Beispiel völlig unterschätzt. Die gingen immer so unter wegen dem Batscher. Dabei fand ich die 3-4 Stück gar nicht mal schlecht. Die fand ich wirklich schön gemacht. Also die haben uns gut gefallen. Ich habe mit Carsten damals mit Rollspielkalle gemacht. Ja, du kannst ja demnächst wieder welche machen, weil wenn man mich ja so folgt, da ist ja was in der Pipeline. Also an Caches nicht. Was wir jetzt denken. Ja, aber dann macht er wieder farbige, die keiner begreift und so. Also, sollen wir uns das eigentlich auch so machen? Wir lassen uns einfach die Final-Koordinaten geben und schreiben dann auf Tour mit XY gefunden. Toller Cash, danke. Wie Freche Göre kommt nicht mehr, Luis? Oder? Ist auch schwer, wenn beide Micha heißen mit Vornamen. Muss man immer die Nix ja, nehmen. Ja. Also, es ist natürlich blöd, wenn er nicht mehr kommt. Oh, das ist ja schade. Ja, vielleicht kommt er ja noch. Ja, immer mal abwarten. Ach, ich bin auch immer, manche werden so beweint und kann ich teilweise auch verstehen, aber dann ist halt Platz für was Neues. Der einzige Cache, den ich tatsächlich mal in meinen ganzen 10 Jahren, in Anführungszeichen, beweint habe, ist tatsächlich der Lay of Cerberus, weil es war wirklich der erste damals, der so richtig knackig für uns war, weißt du, wo man richtig mal was machen musste. Und da sehe ich aber auch den Unterschied, wie gesagt, zu heute. Da war das einfach überhaupt kein Problem, zweimal zu fahren, obwohl das von hier echt weit ist. Aber das war selbstverständlich und deswegen wurde überhaupt nicht gemeckert oder so. Das gab es überhaupt nicht. Telefonjoker braucht es gar nicht drüber nachdenken. Boah, man muss mal wieder ein bisschen back to the basics. Also ja, es liegt also auch an uns Alten, wenn das Cashen schlechter wird, weil wir viel zu viel Routine reinbringen und dadurch viel zu früh meckern. Fällt mir selber auf. Früher waren halt die Highlights der Lehr auf Cerberus, heute sind Steinblume die Highlights. Ja, das ist von, ja. Miss Wabe, der war das. Das Problem ist aber tatsächlich, dass damals Lehr auf Cerberus das Highlight war und heute sind es diese Powertrail-Scheiße. Und die bleiben für mich scheiße auf gut Deutsch. Also da braucht mir keiner was. Wenn ich diese Begründung, ich finde das mal so geil. Ja, aber da kann man auch schöne Gemeinschaftserlebnisse von haben. Nee, guck dir die Leute mal an, die diese Powertrails auch in der Gemeinschaft machen. Da läuft einer nach rechts, einer nach links und einer schon mal nach vorne, damit man überhaupt dagegen ankommt, gegen diese Massen von Caches. Und unterhalten wird sich so gut wie gar nicht. Warum sagen sie nicht einfach, wir haben mal Bock, einen Tag richtig Punkte abzusammeln? Ist doch okay. Ja, das haben wir auch schon mal gemacht. Das ja. ist okay. Aber dann sollte man es doch auch so formulieren und nicht immer, das ist genau wie diese Bahnfahrer da mit ihrer Öko-Geschichte. Sorry, bis dahin hat mich das gar nicht gestört. Sollen sie doch mit der Bahn fahren und 85 Caches in 47 Ländern machen? Aber erzählt doch nicht noch was von Öko. Also mich, das ist einfach absurd. Mich stört's auch nicht. Mich nervt es nur einfach. Weißt du, ich will mich mit dem Typen unterhalten oder mit dem kennenlernen. Ich muss nicht wissen, wie viel Caches der hat. Ja. Dass der 10 Caches auf einem Bein und die restlichen 85 auf der Zungenspitze abgewandert ist, das interessiert mich nicht. Ja. Wenn der Typ, übrigens, Powertrail, hast gesehen, dass R2D2 mal wieder was rausgeschossen hat hier in der Gegend? Ist kein Power Trail, sind 21 Caches mit 6 Kilometer Wanderung. Echt, was ist denn das? Sind das diese X-Messdinger? Ja, genau. GC5HTR0. R2D2 war für mich, der ist ja auch Student, der muss ja länger als ich dabei sein. Der hatte, glaube ich, damals schon welche gelegt, dass ich angefangen habe. Ja, der kennt ja Han Solo. Der ist für mich immer so eine Wundertüte. Das ist, manchmal finde ich die richtig gut, was er macht. Der hat auch mal richtig knackige Fünfer unter Brücken gehabt und so. Die waren echt schön. Da musstest du auch wirklich angestrengt klettern. Also ohne, dass du klettern kannst, sondern ne, da war einfach Überwindung bei und so. Also die waren schon auch manchmal grenzwertig. Aber das fand ich gut bei ihm. Und dann hat er wieder welche gelegt. Einen hier in Harburg, da musstest du das auf Zeit lösen. Da habe ich gleich gemerkt, für mich überhaupt nicht das Richtige. Ja, es ist immer unterschiedlich. Aber ich finde es generell, das sind einfache Dosen irgendwo hingelegt. Ich finde, ja, es ist jetzt kein Power Trail, aber 6 Kilometer, 21 Caches, da habe ich das mir jetzt gesagt, nicht so viel. Im Urlaub, das kann ich mal, ja, mache ich wahrscheinlich auch. Und ich erwarte da einfach nichts. Ich sag mir jetzt einfach, warum nicht. Aber so ein Field of Fame, oder wie nennen sie das? Eine Hall of Fame nennen sie das nicht. Ich glaub, ja, war ich auch, habe ich ein paar von gemacht. Fand ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Ja, ein paar machen ist, meine ich, geht ja. Aber da kommt, weißt du, alle machen. Ja, aber dann wird es schwierig. Da ist die Frage, ist da immer die Owner dran schuld? Also ich war da unten auch und ich hatte gar nicht den Ansatz, alle zu machen. Aber ein paar davon waren gar nicht so schlecht. Ich habe doch jetzt die Runde, die ich auch geschrieben habe. Wie hieß die denn? MTB-Runde. Ja, genau. Die habe ich auch ein Artikelchen drüber gemacht. Yeah. Das waren ja auch nur 10 oder 11 über 7 Kilometer gestreut. Wahrscheinlich habe ich einmal so einen großen Abstand gehabt, weil ich die Bonis ja nicht gemacht habe. Die lasse ich ja mal weg. Der war schön. Das ist eine tolle Gegend. Da kommt dir keiner entgegen. Da bist du wirklich allein unterwegs. Und trotzdem ist es eine schöne Gegend, muss man echt sagen. Das waren nur hinter den Baum gesteckte Pädlinge. Aber da geht's nämlich genau los. Aber es waren Pädlinge. Saubere, trockene Pädlinge. Das hat echt Spaß gemacht, die Runde. Warum bevorzugst du Pädlinge? Weil Filmdose nicht wasserdicht. Genau, das muss der unbedingt noch rein hier. Was wird morgen gemacht, stehe ich da gerade? Ja, wir machen morgen einen kleinen Nachtcache. Was macht ihr denn für einen? Ja, du weißt ja, wie ich Nachtcache. Ich bin der Fahrer, das Listling lesen müssen andere. Dumm-dumm. Was dumm, ist dumm. Mit dem? Oh ja, den hat da auch mal einer gelegt. Welcher war denn das? Ach, das war, ja, ich weiß, wie der meint. Ja, das ist ein Uralter von mir. Ich hatte hier mal direkt vor der Haustür fast da oben einen Cache gelegt. Und das war zu der Zeit. Guck mal, Miss Marple ist auf Drogen. Jetzt Petting. Irgendwann fing das mal an. Das war zu der Zeit, wo hier alles kaputt gemacht wurde und so. Und dann hatte ich dann Cache gelegt mit DIN A4-Zettel, da war ein roter Pfeil drauf, der nach unten zeigte. Da stand dann eine Filmdose auf einer Waschbetonplatte. Daneben stand eine Anleitung, wie man diese Filmdose öffnet und wie man sie wieder hinstellt. Also komplette Verarschung. Das hatte ich mir sozusagen geklaut bei Cosmic Bob. Der hat das bei Make Me Smile auch mal gemacht. Mhm. Da hat er nur Verarschung reingeschrieben, weil er einfach mal sauer war. Das habe ich da auch gemacht. Das kam sehr gut an. Der hat viele, viele positive Punkte gekriegt. Damals war es auch GC Wohn. Der war auch echt umständlich. So, ja. So. Dann haben wir es eigentlich, ne? Wir sind durch, genau. Ich brauche ja heute kein Abschiedslied spielen, weil das schneiden wir einfach hinten dran. Den Disclaimer, der kommt ja nur vorher. Ach, den hat er auch gemacht, siehst du? Ignor. Den kann man auch nur einmal machen, den Cache. Also nochmal kann man sowas nicht legen, weil ist der Witz natürlich auch gegessen. Und du wirst lachen, also ernsthaft, aber wirklich so ein DIN A4-Blatt am Baum befestigt, das nach unten zeigt. Also man konnte diesen Cache nicht übersehen, zumal er auch noch auf einem Blatt stand, das rot bemalt. Also es gab einen DNF. Und der war ein ernst gemeinter DNF. Also kein Witz. Da war die Dose dann aber weg. Nee. Ich bin eingefallen, ich weiß nicht, was der gemacht hat. Der muss Drogen genommen haben. Ich glaube, der hat 100 Pfund gehabt. Und das Ding war nicht zu übersehen, wirklich. Das war ja ganz bewusst reine Verarschung, wirklich. Mit einer Anleitung, wie du eine Filmdose öffnest. Tatsächlich war der DNF einer. Also es findet sich immer einer. Ja, es gibt ja auch Leute, die setzen sich mal auf so einen Stein. Ja, aber der war wie es getarnt. Also mein Cache war nicht ernsthaft getarnt. Ja, wir sind durch. Du, es ist Weihnachten, ne? Wir müssen das Rentier noch schießen, die Gans ausstopfen, den Rotkohl kochen, die Klöße fertig machen. Wir machen dieses Jahr nichts mehr. Nö. Also ich mache morgen noch eine Aufnahme mit dem Podcache in Hamburg zu meinem 10 Jahre Cachen, weil ich fand das ein bisschen zu selbstbeweihräuchernd, das hier in unserem Podcast zu machen. Wenn ich angeben will, dann im Fremden, da fällt das nicht so auf. Also morgen alle fremd hören? Nee, das wird ja erst. Also kommt ja später. Ich weiß nicht, wann er das raushaut. Das hat keine Eile. Das soll auch nur mal so ein kleiner Rückblick über die 10 Jahre sein. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt Urlaub. Hast du schon? Ich muss Montag und Dienstag nochmal hin. Ja, ich habe jetzt Urlaub. Ja, und dann überlege ich mir, freigekriegt hat, habe ich auch keinen genommen. Krümel wieder mitzunehmen, vielleicht den einen oder anderen Cache zu machen. Ja, damit da wenigstens was gefunden wird, ja. Das ist total entspannt. Wenn du schon nichts findest. Die freut sich auch total. Was glaubst du, wie sie sich gefreut hat, als ich diesen X-Files, worüber ich ja geschrieben habe, auf dem Blog. Weiß sie auch, dass sie sich freut oder teilst du ihr das nur mit, dass sie sich jetzt so freut? Ja, die hatte eine richtig schöne Dose in der Hand, dann freut sie sich total. Ich sage, wir müssen jetzt hier mal irgendwas suchen. Dann kriegst du die Dose, dann macht sie auf, dann war da ein Überraschungsei drin, das kannte sie. Also so wer weiß, wie lange noch, ja. Das ist okay. Ja, wenn sie keinen Bock mehr hat, nehme ich sie natürlich nicht mit, ist ganz klar. Aber dafür müsste sie erstmal alleine zu Hause bleiben können. Jetzt sind wir übrigens gleich bei 2,5. Müssen wir jetzt aufhören. Noch was verkünden für nächstes Jahr? Nö, wir lassen eigentlich alles so, wie es ist. Alles bleibt beim Alten. Wir sind die Polterer, die beiden Rammelsäue bleiben so, wie sie sind. Ja, schimpf ruhig weiter, macht auch nichts. Habe ich jetzt Rammelsäue? Ich wollte eigentlich Rampensäue sagen. Rammelsäue trifft es aber auch irgendwie. Ich finde, der Chat hat uns heute auch sehr abgebracht. Ja. Wann kommen wir wieder? Ja, im Januar, ne? Wenn wir einen Termin finden, wir müssen mal gucken. Bei uns ist ja immer Terminfindung ein bisschen schwierig. Ich habe zwar alle Zeit der Welt, aber ne, der Kollege muss ja noch ein bisschen schaffen, der hat ja ein Kind. Aber wir werden irgendwie. Ah, siehst du, ich wollte mit meiner Frau auch nochmal bei Vielweib vorbei im Krümel. Die hat ja den Thermomix. Wollten wir uns mal bekochen lassen. Echt? Gute Idee. Wir kriegen unseren immer noch nicht. Eigentlich sollte der jetzt auch langsam kommen, aber jetzt haben wir noch keinen Bescheid bekommen. Wir haben auch so ein Ding bestellt. Na, mal gucken. Oh, also nächsten Jahr wieder dabei. Ja, Louis, seine Aufnahme fertig, die schicken wir ihm gleich als, wie schicken wir die überhaupt, das muss ich mir mal überlegen. Die haue ich jetzt nicht durch mein wertvolles Aufwand. Die schicken wir ihm per Mail. Genau, die schicken wir per Mail und komprimiertes WAV, fertig ist. Genau. Und dann wünschen wir allen frohes Fest, ne? Frohes Fest, guten Rutsch. Ja. Hoffentlich noch Schnee, sieht ja momentan nicht danach aus. Ach, scheiße, das fängt ja so an. Und ja. Tschüss. Ja, so richtig was zu verkünden haben wir nicht mehr. Ja, nicht tschüss, ich muss ja eben nochmal hier. Achso, die habe ich hier. Wieder nicht vorbereitet. Nee, das ganz schwach, ganz schwach. Warte mal, dann könnte ich ja mal versuchen. Vielen Dank fürs hier mein Zuhören. Weißt du? Was willst du jetzt noch? Dass ich dir vorhin geschickt habe. Das mir. Ja, ich habe dir vorhin. Dann sag doch keinem was ohne Bild. Naja, aber. Jetzt, wo du die Glocke... Ja, die Leuten mit ihren Glocken, die sie zwischen den Beinen hängen haben. Ja, das wollten wir eigentlich heute machen. Bekanntes YouTube-Video werden wir irgendwie verlinken. Das sollten wir auf jeden Fall verlinken, weil... Was für ein Jahresrückblick. Hier gibt's nichts zum... Nee, Glocken. Das wollen wir gerade nicht machen. Jetzt das Wichtigste vergessen. Nee, eins kommt noch. So, Kinders, haben wir echt wieder das Wichtigste fast vergessen. Wollen wir wieder ein bisschen schrottlos... Ach nee, wir wollen ein bisschen wertvolle Sachen loswerden. Ne, verlosen kann man das auch nennen. Auf jeden Fall kein Gewinnspiel, weil bei uns muss keiner was machen. Schreibt was in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail, ist völlig egal, was oder ob ihr mit teilnehmen wollt. Wenn es nur einer ist, dann kriegt er halt alles. Ich hätte einmal das Computerpack, nenne ich es mal, für Bastler. Da ist so ein Kingston KVR-RAM drauf für Notebooks, diese schmalen Dinger. Also 2 GB, glaube ich. Ich kann mal kurz verraten, warum das so ist. Heiko und Jörg bauen hier um und der Keller muss ein bisschen entrümpelt werden. Nee, das hat schon, das ist noch nicht mal was mit Umbauen zu tun. Das liegt hier alles rum und das ist alles heile, das funktioniert und so, dann ist da noch ein WLAN-Chip bei, RTK RTL 8188CE für Notebooks. Also ist wirklich was für Bastler. Und ein Longshine Broadband ADSL-Cable-Firewall-Router, also Mini-Router, 100 Mbit, 4 Anschlüsse. Boah, das schnürt. Das ist, nenne ich mal, das IT-Paket 1. Jürgen, guck mal, ich habe jetzt die Glocken um, aber die schnürt ganz, ist das richtig so? Schnürt die so ab? Die schnürt so ab. Echt? Warte, ich muss jetzt fertig werden, ja. Okay. Dann habe ich noch das, die nehmen wir für nächstes Mal. Dann habe ich noch das CD-Paket. Das CD-Paket ist top. Wir haben dafür, ich lasse mich mal vorlesen. Ja, hier, du fängst mit dem an. Wir haben das so. Fitness und Entspannung mit Yoga, inklusive 20-seitigen Booklet mit vielen anschaulichen Übungen. Da könnte ich mir ganz gut den Doktor damit bei vorstellen. Ja. Als nächstes haben, die Glocke schnürt, warte mal kurz. Prag, Premiere und Bilder. Prag heißt die Band. Genau. Jetzt haben wir ein Highlight hier. Ihr kennt ihn alle. Olli Schulz, es brennt so schön. Es brennt so schön. Schrei da nicht so rein. Beim Mexikaner gegessen. Es brennt so schön. Nochmal Olli Schulz. Save Olli Schulz. SOS. Bist du Olli Schulz-Fan? Ich finde ihn auch ganz toll. Ja, ich fand die Musik, ich kenne die alle gar nicht. Ich höre mir immer die Musik, die ich mal gut an. Habe ich hier dieses, es gibt noch so, nennen wir es mal, dazu gibt es noch das GC-Pack. Ich habe diesen, wie heißt das, Supporter-Pack vom Go-Cacher und ich kann mit dem ganzen Kram nichts anfangen. Das sind so Postkarten mit Geocaching-Motiven, ein paar Aufkleber vom Cachen, ein kleines Logbuch. Das gab es beim Supporter-Pack dazu vom Go-Cacher. Das packe ich dann noch zu, weil ja, ich brauche es nicht. Wer noch ein Logbuch brauchen kann, da kriegt er eins drin. Das Magazin haben wir sowieso, die ersten zwei fand ich gut, das dritte habe ich gedacht, die wollen mich für scheiße, also nur noch Werbung drin. Also. Egal. Jörg, ich muss jetzt aufstehen, weil ich probiere es jetzt einfach mal. Und du meinst du hast eben gut gesprochen, das MacBook hat vibriert. Ja, ist egal. Dann setz dich drauf. Achso. Ich stehe jetzt. Ich kann mich jetzt nicht. Doch nicht du. Ach so. Aufs MacBook. Es schnürt und jetzt meinst du einfach nur bewegen? Ja, wir haben jetzt 2,25. Okay, ich bewege mich mal. Mach. Oh. Ohne den Film bringt das sowieso keinem was. Den Film verlinken wir ja. Außerdem weiß ich gerade, wie wir das spielen dürfen ohne GEMA. Das reicht doch. Wir verlinken das YouTube-Filmchen noch. Jetzt haben wir es. Jetzt habe ich auch meine Maus auf dem richtigen Zeiger. Genau, und jetzt können wir auch weggehen. Macht es gut. Tschüss. Genau. Möchten wir das? Ja, ich möchte den stoppen. Ja, Listen will ich nicht so. Muss ich dir ja noch den Link? Den Link hast du ja an den Direktdings. Jetzt muss ich warten. Ja, das kriegen wir hin. are you sure? Ja, ich bin sure. Ich will das klicken. Und das will ich jetzt speichern. Auch bis 2015. Ja, hat sie recht. Ach nee, das ist er. Och, warte ich noch ein bisschen. Da kommt noch der Link. Siehst du, dann habe ich alles gleich da zusammen. Dann warte ich, bis die durch sind. So, hier nehmen wir ja noch einen Moment auf. Der kleine Bär. Koks und Nutten. Alles richtig. Spielerfrau. Er hat auch immer geile Titel, oder? Miss Marple hat es auch gerade gefunden. Mensch, die war heute aber gut drauf hier. Ja, ja. Das ist schon geil. Ich finde, wir hätten es live nochmal performen sollen. Jörg, aber wenn bei dir die Glocken halt nicht passen, dann passen sie halt nicht. Mit Video dann, ja. Ja. Hast du mal gesehen, der hat sogar einen Beamer drin, die Kiste. Das Ding? Ja. Warum liegt das jetzt alles bei mir? Ich wollte es dir gerade drüber geben. Ja, gleich. Was ist denn das? Lenovo, oder? Ja, das Ding ist echt cool. Der hat mir gut gefallen. Und wo hat er jetzt den Beamer? Da. Ach so. Der ist natürlich auf etwas dichter ausgelegt. So nee, diese Entfernung. Nee. Den musst du nur schärfer stellen. Ja, der hat hier hinten einen Regler irgendwie dran. Ja, ich habe das Ding benutze ich nicht ernsthaft. Da, siehst du, kannst du. Das ist eigentlich nicht schlecht durchdacht. Ja, ne, so kannst du gut gucken. Was ist das jetzt, ein Tablet? Ja. Ich gebe zu, Geldverschwendung. Keine Frage. So geht das auch wieder aus, ja. Den habe ich zum Fernsehgucken tatsächlich gekauft. Weil die haben hier einen genialen Fuß angebaut. Der ist wirklich top, weil der hält was. Du stellst das Ding hin und kannst gucken, wo du willst. Küche, beim Essen machen, egal. Okay. Das fand ich so geil. Musste ich haben. So, jetzt stoppen wir hier.